Ja, willkommen zur Kommunistenkneipe. Jahresabschlussfolge 2024. Unglaublich, ein Jahr ist wieder rum. Willkommen, Genossen und Genossen. Hallo. Hallo. Hi. Ja, was für Stimmen? Hallo zusammen. Aha, das ist noch eine Stimme, und zwar aus dem Bitte mich nicht vergessen. aus der Ferne sozusagen. Ich sitze hier, also ich, Flo von DK, sitze hier mit der Genossin Ann-Sophie, mit dem Genossen Harro und zugeschaltet ist uns Paddy. Hi. Hallo zusammen. Genau, ja, ich bin nicht live dabei, nicht real dabei, sondern über Zoom. Hallo, hallo, hallo. Aber das sollte trotzdem funktionieren. Hallo, hallo, hallo. Ja, also Ja, was ist. hallo, hallo, hallo, Paddy. Was ist. Darf ich lustig an? Was ist Sinn und Zweck dieser Veranstaltung? Ja, Saufen. saufen auch. Wir sind schon so ein bisschen dabei. Wir haben ja so ein bisschen den Anspruch, dass das hier Nicht so spätestens sehr. an Silvester erscheint. Die Folge, mal Ja. gucken, ob das klappt. Jahresabschlussfolge hat schon eine gewisse Tradition. Letztes Jahr haben wir sozusagen unser Erstlingswerk als Quartett hingelegt. Vorher waren wir noch zu zweit. Hat sich gut entwickelt, der Podcast, muss ich sagen. Und ja, wir führen einfach so ein bisschen durch einen angenehmen Abend. Das ist jetzt nicht die ernsthafteste Veranstaltung, die wir jemals gemacht haben, aber darum muss es ja auch gar nicht gehen. So, erstmal 2024. Gibt es irgendwas zu berichten vorweg, was euch wichtig wäre, oder wollen wir direkt einsteigen? Also ich hätte hier noch ein Cremant mitgebracht. Ja, genau, ein Hallo, Cremant. hallo, hallo, ein Cremant. Dann nicht Wir könnten noch anstoßen, bevor es losgeht. Dann mach das mal. Ja. ASMR-mäßig, komm, Okay. komm. Oh. Aber jetzt wird's Oh. erotisch, jetzt wird's richtig erotisch, ja. Geil. Die Investition in die Mikros hat sich gelohnt. Das ist das für mich. Ah. Das macht mich irgendwie. Ganz groß. Ich bin schon ein bisschen neidisch, ne? Ich habe jetzt hier nur meine Danke, ja. Flasche Wasser. Ja, Was hast Paddy, du? Wasser? Paddy trinkt Wasser. Ja, es tut mir leid. Oder ein Trockenbrot? Das hat bei Paddy in der Regel eine Geschichte am Vortag. Ja. Also, wir stoßen mal an. Wir Ja, stoßen mal gerne. an, ja? Also. Genossinnen und Genossen. Ja, das hat nicht so schön geklappt. Nee, Hier, ich komm mal hab's nochmal, schon nochmal, alle. nochmal. Salut. Salut. Salut. Und jetzt einmal. Oh. Wunderbar. Ich Wie habe es die in leider nicht deiner gehört. Ich Plastikflasche, die du vielleicht auch höre es mir sonst später irgendwie unterm an. Schreibtisch stehen hast, wie so ein Gamer. Prost auf dich. Petrapack weint. Würde Boah, wenn, wenn. ich sehe aus wie der größte Nerd gerade, ne, mit dem Headset und so. Du siehst aus, ihr könnt Nein, ja Paddy nicht sehen, aber überhaupt nicht. ihr könnt ja Paddy nicht sehen, aber ja, weiß Ich nicht. glaube, er hat keine Paddy sieht Hose an. super aus und du liegst da wie Mariah Carey früher in den Videos. Die Ja, lag nämlich sexy. immer so quer. Weißt du, Stimmt, scheiße. wir schön adrett im Frack und der Ja. aus wie Ich der habe mich richtig Letzte. schick gemacht. Ich auch. Ja. Ein Heckepenner. Ich trage Adidas, Paddy eben auch noch. Trägst du auch Adidas? Ja, natürlich. Ja. Ganz, ganz szenetypisch, ja. Podcast hat die was. Kein Fred Perry, aber Adidas das wenigstens. Okay. Seiten leider nicht frisch. Also, wir haben ja so ein paar Kategorien vorbereitet. Ohne geht es nicht. Und ich habe in einem Biertelefonat extra, extra, extra, so hieß es, schon mal die Kategorie erfunden, die sich nennt Absurdes und Skurriles aus der kommunistischen Bewegung. Unsere Geschichte ist lang und weit, hätte ich fast gesagt. Nein, und ereignisreich und dann natürlich viele wichtige Ereignisse, historische Ereignisse, Dinge, auf die man sich beruft, mit denen man sich theoretisch auseinandersetzt. Pass auf. Ja. Ja, der Harro wieder. Aber es gibt auch wirklich Skurrilitäten, die sich angesammelt haben. Und da haben wir so ein paar Prachtexemplare gesammelt. Und ich würde mal sagen, ich frage mal in die Runde, was habt ihr denn so mitgebracht an Skurrilitäten oder Absurden aus der kommunistischen Bewegung? Wer möchte anfangen? Soll ich? Ja, fang nur mal an. Harro fängt an. Boah, jetzt bin ich Also, gespannt, ja. ja, da darf man gespannt sein. Also normalerweise interessiert mich ja sowas Absurdes, Skurriles nicht so sehr. Aber unser fünftes Mitglied in der Gruppe, das auch im Hintergrund die Fäden eigentlich zieht, Warte, der hat ein was? Erstable für sowas. Ja, wusstest du noch gar Unser nicht. Manager. Der Manager. Herr Daniel. Scheiße, was? Ich wusste das gar nicht. Okay. Naja, jedenfalls Der hat mir Daniel, die Geschichte. liebe Grüße an Liebe Daniel. Grüße an Der Daniel. macht unsere Reels Ja. oder hervorragende Arbeit. Der wird noch mehr Sicht, der wird noch sichtbarer Macht werden. meine Wäsche. Ja, Ist. und meine Geschäfte, meine. Nein. Okay. Also. Okay, jedenfalls, Daniel hat mir geholfen, hat mir was rausgesucht. Und zwar etwas sehr, sehr Skurriles aus der vierten Internationalen, die Posadisten. Tja, das ist aus der trotzkistischen Internationalen. Welcher? Ja, der. Achso. Und es geht halt um Posadas. Hin und her die Story ein bisschen runtergeschraubt. Die Begründung dieses Posadismus, die sich eigentlich erst begründet hat 20 Jahre nach seinem Tod. Die versuchen, Elemente der Ufologie in das marxistische Denken einzuführen. Sie argumentieren, dass nur der Kommunismus die Entwicklung interplanetarer Reisen ermöglichen kann und kamen zu dem Schluss, dass Außerirdische, die andere Planeten besuchen, in hochentwickelten kommunistischen Gesellschaften leben müssen und den Kommunisten auf der Erde helfen müssen, die Weltrevolution herbeizuführen. Das ist, naja, das ist, wie sagt man, das beste Pferd, auf das wir gerade setzen können. Also ich habe nichts Besseres als das. Würde es doch stimmen. Ja, würde es doch stimmen. Also ich sehe das als mein Favorit. Ja, ich glaube, Petty, wir haben das schon mal einmal erwähnt, glaube ich, in der wie in dem IMB-Telefonat über die Top 5, also aus unserer Sicht Top 5, der, genau, da war es auch schon Thema. Ja, wir ja. haben mal gegenüber Tage unserer anarchistischen Freunde im Ruhrgebiet haben wir ein Quiz verloren und unser Wetteinsatz war kommunistisches Strömungsranking. Wir haben das ein bisschen gelöst, indem wir natürlich nicht unsere Top 5 genommen haben, sondern 5 lustige Strömungen oder interessante, bemerkenswerte. Und da waren die Polizisten noch dabei. Du hast das jetzt aber noch mal ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen anders irgendwie dargestellt. Gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Ich finde es auch gar nicht so skurril. Also, ich meine, klar, es ist skurril. Was hast du letztes Mal gesagt? Wieso findest du das nicht skurril? Nein, also doch, es ist skurril, aber es ist gar nicht mal, also es klingt ein bisschen verrückt, aber ich finde es auf jeden Fall plausibel, oder? Also, wenn es irgendwie fortgeschrittenes, außerirdisches Leben geben würde, dann fände ich es doch naheliegend zu sagen, dass sie doch wahrscheinlich Kommunisten sind, oder? Also, ja, aber ich hab da mittlerweile ganz, ganz andere Informationen. Also, wenn man interplanetares Reisen kennst du Außerirdische? Braucht man die Spice Melange. Kommt der mit seinem Dann, nachdem ich Dune, gelesen habe, bin ich. Okay, wenn das jetzt anfängt, hören die beiden nie wieder aufzureden. Ja. Deswegen lassen wir das jetzt. Aber okay, Paddy vertritt also die These, es ist durchaus wahrscheinlich, dass sie Außerirdische. Ja, okay, ich bin Posadist, das ist raus, ja. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, ich gehe vielleicht mal mit meinen Fakten zu meinen Fakten rüber. Ich habe es ein bisschen anders gelöst. Ich habe eigentlich gar keinen skurrilen Fakt in dem Sinne aufgelistet, sondern ich habe mich nach Zitaten umgeschaut. Das sind Originalzitate. Und ihr könnt ja mal überlegen, falls ihr nicht schon im Vorfeld gegoogelt habt, ich kenne euch ja. Naja, ihr seid aber bestens vorbereitet. Wieso, das meine ich damit. Sie sagt mir, wir würden scheißen. von wem könnte folgendes, Nummer 1, Zitat sein? Stalin war also ein Typ wie wir. Nicht nur, dass er sich als Revolutionär verstanden und gelebt hat, sondern er war im wahrsten Sinne des Wortes eben auch ein Typ. Ein rechter Kerl. Wer kann das gesagt haben? Ich hätte so intuitiv. So Richtung, von DK, oder? Das habe ich gesagt. Ronald Reagan oder so. Also der zumindest noch die maskuline Art von Stalin irgendwie in ein positives Licht rückt. Ich glaube, Reagan konnte damit noch was anfangen. Okay. Verrückterweise als Revolutionär begreift. Ach nee, Reagan. Nee, das ist natürlich recht. Ja, vielleicht eher Dieter Dehm. Oh. Den fürchte das System. Ja, stimmt, muss was revolutionär. Ja, ist schon richtig. Und du, Paddy, hast eine Idee? Hast du ja schon gesagt. Kannst du kurz mal den Anfang vorlesen, den ersten Satz? Ich lese nochmal komplett vor. Stalin war also ein Typ wie wir. Nicht nur, dass er sich als Revolutionär verstanden und gelebt hat, sondern er war im wahrsten Sinne des Wortes eben auch ein Typ. Okay, also ein Revolutionär wie wir, also es sollte schon mal, also wahrscheinlich von einem Linken, revolutionären Linken, aber auch ein Typ, ja, Typ, okay. Aber aus den 70ern das Zitat. 70ern, okay. Nee, keine Ahnung, ich habe echt keinen Plan. Es war Olaf Scholz. Trommelwirbel. Joschka Fischer. Joschka Fischer, okay. Bundesaußenminister im Kabinett Gerhard Schröder. Schon ein bisschen her. Bis 2005 war Bundesaußenminister. Und das Bemerkenswerte am Kabinett Schröder 1 und 2 war, dass tatsächlich mittlerweile, die meisten leben auch noch von denen, also mittlerweile sind ja Leute in Rente, die auf die 80 zugehen, ne, diese Minister, da waren unglaublich viele in K-Gruppen, häufig Maoisten, häufig, ja doch, hauptsächlich Maoisten, nicht nur auf andere K-Gruppen. Mhm. Fischer selber war, glaube ich, so ein Sponti, das war nochmal so ein bisschen was anderes, was antiautoritäres, aber hat sich in den 70er Jahren positiv auf Stalin bezogen, zumindest so menschlich sympathisiert, da hat er Parallelen zu sich entdeckt. War schon sehr spannend. Ich habe auch noch ein Zitat mitgebracht, das hat er natürlich schon ein bisschen vorgeprimed. Ich lese mal vor. Möglicherweise muss die Geschichte des Terrorismus neu geschrieben werden. Man weiß nicht mehr, welche Anschläge von Terroristen und welche vom Staat zu verantworten sind. Wer könnte das gesagt haben? Zitat aus den 80er Jahren. Ja. schon wieder so ein grüner, ne? Ex-Maus. Nee, Moment. Ist es ein Deutscher? Ist ein Deutscher. Ich mach's kurz, es war Jürgen Trittin, bis vor kurzem noch im Bundestag. Der war Mitglied im Kommunistischen Bund, so einer erst maoistisch, später dann eher ganz so maoistischen K-Gruppe, kann man sagen. Und ich glaube, da ging es ums Zellerloch, Thema für sich. Also so Anschläge, die der Staat vielleicht wirklich selber gemacht hat und damit damit der Linken als Bewegung zu schaden. Und Trittin hat das damals noch vertreten und auch revolutionäre Zielsetzung gehabt. Auch Minister unter Schröder übrigens. Das hätten die sich 30 Jahre später auch nicht denken lassen können. Ja. Ja. Okay, so viel von mir. Ich frage mal dich, Paddy, was hast du mitgebracht? Also ich habe jetzt, es ist jetzt nicht mega skurril, es ist eher eine Anekdote. Und zwar von Karl Marx und Friedrich Engels. Also viele wissen ja, dass die beiden sehr enge Freunde waren. Und das Verhältnis zwischen den beiden war ja auch ein bisschen weird, weil Friedrich Engels war ja der Sohn eines Fabrikanten aus Wuppertal, ne? Aus Barmen. Und war deswegen auch relativ wohlhabend. Und Marx war ja meistens seines Lebens eher, also relativ arm. Pleite, genau. Hat dann sehr viel immer um Geld gebettelt bei Marx, vor allem, als er dann im Exil gelebt hat, mit seiner Family und so. Und die haben ja sehr viel Briefe ausgetauscht. Und es gibt einen Briefwechsel, der ist relativ witzig, also eigentlich auch traurig, aber auch witzig. Und zwar erzählt oder schreibt Friedrich Engels Marx davon, dass seine Freundin verstorben ist und darüber voll traurig ist und depressiv ist und dass er das voll fertig machen würde. Und dann kam die Antwort von Marx und in diesem Antwortbrief hat Marx einfach wirklich nur so einen Satz dazu geschrieben. Und der Rest des Briefes geht es einfach nur darum, dass er wieder Kohle brauchte. Und die hatten daraufhin wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr oder so keinen Kontakt mehr, weil Engels so angepisst war. Und ja, das fand ich ein bisschen witzig. Das wollte ich noch einmal kurz mit euch teilen. Bitter, bitter, ja. Ja. Also er hat irgendwie nicht so Social Skills gehabt, könnte man sagen. Der war jetzt gar nicht so empathiefähig. Anscheinend, ja. Weil sehr bei sich. Die finanzielle Not war wohl sehr. Er war so groß, dass der Tod von seiner, wie hieß die Frau von Engels, weißt du das? Mary? Nee. Mary Engels. Kann sein. Kann sogar sein. Mary kommt mir bekannt vor. Aber wer es weiß, kann es gerne in die Kommentare. Es war auf jeden Fall eine Arbeiterin, glaube ich. Ne? Ich glaube, es war eine Arbeiterin aus einer Fabrik von Engels Vater. Okay, Ladies. Es war jetzt irgendwie trauriger, irgendwie, es war gerade deprimierender als erwartet. Aber ja, es gab noch so eine andere Anekdote, wo Marx auch sein in einem Briefwechsel sein empathisches Geschick unter Beweis gestellt hat. Das hat uns mal Schorsch Föbert erzählt. Es war ganz lustig, weil Ferdinand LaSalle, der ja noch den Dieter Dehm seiner Zeit hatte ja Auseinandersetzungen mit auch Wilhelm Liebknecht und als es dann um die Gründung geht von der Sozialdemokratischen Partei in Deutschland und er Vertreter vom ADAV. Jedenfalls ist dieser Ferdinand LaSalle gestorben, relativ jung und zwar in einem Duell. Ja. Und da haben wir irgendwann mal gefragt. Boah, ja, richtig peinlicher Tod, ja. Worum ging es eigentlich? Das Machen und dann auch noch verlieren. Und dann ging es halt um, es ging um, kann man Liebe sagen? Die Liebe, es ging um Amore. Und, man kann auch sagen, ein bisschen untenrum gesteuert, ne? Aber, ja, es war schon Trieb. Naja, jedenfalls, er verliert das Duell, stirbt und jetzt bleibt halt eben seine Angebetete bleibt irgendwie zurück und Marx schreibt ihr dann auch ein paar schöne Zeilen. Also schreibt dann irgendwie, keine Sorge, er starb in Ehre und war ein wichtiger Mann und sie können stolz auf ihn sein und ist da, lässt sie nochmal hochleben, den Ferdinand LaSalle. Marx? Und Marx, ja, ja. Immer noch ein Krimöchen. Hallo, hallo, hallo. Und dann gibt er in der, lass nochmal eingießen. Ja. Ui, ist eine Krone. Das kommt gut beim Hören. Schade, ich höre es ja dann. Den nächsten Brief, den er abschickt, ist dann an Wilhelm Liebknecht und schreibt, das konnte auch nur dem passieren. Ja, Marx war schon echt ziemlicher Wichser teilweise. Ja, ihn haben sie auch gelästert. Ja, ja. Oh Mann. Paddy, auf dich. Auf uns, ja. Ich habe jetzt auch ein Zitat gelesen, das war, glaube ich, auch von Marx. Ich glaube, auch ein Brief oder so an Engels, da ging es darum, dass er über Weihnachten zu viel gesoffen hätte. Ja, und irgendwie oder auf sein Leben gar nicht, auf sein Leben nicht klar kam, ja. Ladies last. Ladies last. Also, ich habe auch ein Highlight, ziemlich skurril. Ja, es gab eine legendäre sowjetische Fernsehsendung und die hieß Lenin war ein Pilz. Hat sich jemand Das sagt mir was. Lenin war ein Pilz. Ja. Das ist wahrscheinlicher als das mit den Aliens. Ja, also 1991 behauptete der Musiker Sergei Borjochin, und Reporter Sergei Scholov. Können wir das rausschneiden? Spät, zu spät. Kein Scholochow. Das hätte sich authentizität. Scholochow. In einer gefakten Doku, dass Lenin durch den Konsum psychoaktiver Pilze selbst zu einem Pilz geworden sei. Ja, logisch. Und das alles wurde todernst präsentiert, gemixt mit Infos über Pilzen, pseudowissenschaftlich. Und naja, also ein paar Zuschauer waren halt ein bisschen irritiert und verwirrt. Und manche dachten auch wirklich, dass es so ist, ja. Lenin, Revolutionär, Theoretiker, Staatsmann und Champignon. Vielleicht. Ja, ja. War das 91 oder was? Aber kurz später ist diese Video nur daran auch zugrunde gegangen. Wo ich ja, sage. Ja, das ist doch ja. Kein Zufall. Ja. Das ist ja, glaube, weil es gibt einen direkten Zusammenhang auf jeden ja, Fall. Ich glaube, es überhaupt gar keine Sensibilisierung gab in dem Maß für eine Form des Unterhaltungsfernsehens. Sondern das stimmt doch aber gar nicht. Es gab ja irgendwie hier drei Haselnüsse für Atembrödel. Die Pannenschnur. verstehen Sie Spaß? Wetten, das ja, von wann ist das denn? Das ist doch schon älter. Ja. Müssen wir mal gucken. Haselnüsse, das wird ja später Unterhaltungsfernsehen. Das sorgt die scheiß Haselnüsse. Das ist ja die Idee. Aber ja doch, es gab auch Unterhaltsames. Diese Sowjetunion war keineswegs nur ein Grau in Grau. Jedoch Folgen, die davon handelten, irgendwie das Lenin ein Pilz. Nein, okay. Okay, ich muss auf jeden Fall, wie heißt das nochmal genau? Wie heißt nochmal die? Lenin war ein Pilz. Lenin war ein Pilz, okay, ist notiert, ja. Ist auch ein relativ simpler Titel, wenn man bedenkt, dass es darum geht, dass Lenin ein Pilz war. Das so zu nehmen. Aber okay. Ich stelle mir das so vor wie bei Kampf der Krieg der Welten in den USA. Da gab es auch diese Radiosendung und dann Chaos stimmt, ausgebrochen. Stimmt. Dann gab es die Aliens greifen an. Ja, genau. Die Leute haben das wahnsinnig ernst genommen. Ja, weil sie halt dachten, scheiße, das ist gerade eine Nachricht, die mir präsentiert wird. Damals gab es ja auch noch nicht viele Alternativen. Ne? Das ist schon sehr real gewesen. Ja. Hey, manche, dass Lenin ein leckerer Pilz wäre oder eher so ein... Das ist ja die Frage, welche so ein giftiger Pilz. Ah ja, stimmt, ja. Ja. Okay, ich würde sagen, irgendwie, das haben wir doch schon mal gut gemacht. Jetzt kommen wir zu einem Teil, auf den ich mich schon seit Wochen freue. Und ich übergebe an den Genossen Haro. Wir spielen ein kleines Spiel. Bitte, Haro. Ja, Zeit, dass wir ein Spiel spielen. Und zwar spielen wir Red Flag, Green Flag. Eigentlich ein bisschen falsch rum, ne? Eigentlich falsch rum. Also das Problem ist nämlich, dass die Red Flag, wieder unserer Intuition hier wirklich ein Nein ist, während die Green Flag ein Ja ist. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt auf fiktive Dates gehen mit imaginären Personen. Dann entscheiden wir anhand von Zetteln, die wir gleich ziehen hier aus meiner Zettelschüssel, ob das, was auf dem Zettel steht und am ersten Date passiert, für uns eine Red Flag ist oder eine Green Flag. Also würden wir uns für ein weiteres Date entscheiden, nachdem wir das über unser Date wissen, oder entscheiden wir uns, nachdem ich das jetzt weiß, möchte ich vielleicht die Person gar nicht mehr wiedersehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gehe auf ein erstes Date mit Anna und Anna ist lieb und nett. Ja, das lasse ich mir gefallen. Ich gehe gern mit lieben und netten Leuten einen Kaffee trinken und deswegen treffe ich mich mit Anna nochmal. Sehr schön. So, und dann bin ich nächste Runde wieder dran. Langweilig. Ja. Das wäre nichts verpettig. Lieb und nett ist scheiße. War von Red Flag. Beim zweiten Date ist es dann, weiß ich nicht, Anna hat plötzlich furchtbaren Mundgeruch. Und da komme ich dann schon ins Hadern. Ist das für mich jetzt was, wo ich Green Flag oder Red Flag? Ja. Okay, ja. Die Spielregeln sind klar. Ja. Und wir haben uns das natürlich ein bisschen so vorbereitet, dass es zum... Wir wissen nicht, was da steht. Also wir haben alle so ein bisschen was geschrieben. Ja, alle haben so ein bisschen was reingetan. Eine Schüssel. Unter Umständen machen wir uns jetzt total zum Affen, aber... Penny, dafür... würden wir das so ein bisschen in die Kamera halten, dann ist ja zugeschaltet. Live aus Bangkok. Habt ihr noch meine hinzugefügt? Ja. Okay, sehr gut. Deine sehr sind gut. Auch drin. Deine okay, ganzen okay. Kleinen Schmuddel. Ach ja, ich freue mich. Immer irgendwelche Pimmel. Ja, also wirklich immer Sachen, die eigentlich weit unter die Gürtellinie gehen. Das finde ich auch wirklich langsam. Wegen Pattys Zetteln müssen wir das hier ab 18 machen. Ja. Okay, also erstes Date. Ich gehe auf ein Date mit Jasmin. Und Jasmin ist Red Bull Leipzig-Fan und in der linken Szene. Fragt sich, was die Kritik am RB Leipzig soll. Oh. Und? Green Flag oder Red Flag? Also, ohne ein großer Fußballfan zu sein, verstehe ich die Anspielung. Nein, das ist für mich eine Red Flag. Anti-Ds, ne? Oh Oder Mann, was? oh Oder? Mann. Ja, das hat natürlich was damit zu tun, dass die Kommerzialisierung vom Fußball und diese komisch gegründete Verein in Leipzig, Red Bull Leipzig, der quasi aus dem Nichts geschaffen, der kein Traditionsverein ist. Ah, Und ja, dann, wahrscheinlich. also ich sage immer, wie keiner sagt, schon meine Oma hatte ihren ersten Kuss bei RB Leipzig im Stadion. Ja. Ja, beim HSV ist das anders. Oder bei St. Pauli oder bei. Ja, okay, verstehe ich. Na gut, Also dann bin ich auch, Jasmin ist, raus, ja? dann hoffe ich mal, Ja, der dass, ist raus. dann hoffe ich mal, Antideutsche dass das Jasmin, okay. bei Frieda ein bisschen anders läuft. Also, das würde, hoffe ich jedenfalls. Bei Frieda ist allerdings folgendermaßen, ist es folgendermaßen. Sie trägt ein Shirt mit dem Aufdruck, Bier formte diesen schönen Körper. Bier, was Bier formte diesen Bier schönen Körper? formte diesen schönen Körper. Auf Frieda, nicht. Na gut, ich weiß. Ja, was machst du jetzt damit? Ja, das macht sie meta-postironisch, nehme ich an. Ja. Also, sie hat auch schon. Also, sind auch schon viel Bier. Also, allerdings habe ich das Hagenicht. Format Biertelefonat erfunden, beziehungsweise den Titel. Also, ich meine, eigentlich bin ich ja der prädestinierte Partner für sie, Ja, wenn man ehrlich glaube ich ist. auch, ja. Ja, Traumfrau. siehst du, Bleib die Flasche und Deckel. kommt Zustimmung, kommt Zustimmung. Ja, dann würde ich sagen, es ist eine Green Flag. Auf jeden Fall. Gehen wir mal an Paddy weiter. Das Ja. macht, das hält jetzt dir die Liebe an Sophie die Kamera. Okay, ich date mich mit der Clara und bin sehr gespannt. Mit Clara? Mit der Clara, ja. Die Clara trägt immer eine rote Armeeuniform, auch beim Sex. Also sowas von, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Red Flag, ne? Aber, okay. Also wirklich immer, ja. Es ist nicht. Ja, vor allem, stell dir das mal logistisch vor. Immer. Hatte die immer Ja. dabei oder hat sie die immer an oder hat sie Das die. ist die Frage, ne? Gibt es dir nichts? Also im ersten Mal wäre es schon witzig, aber irgendwann. Aber soll Sex Irgendwann grundsätzlich witzig sein? wird's unangenehm, ne? Ja. Also beim ersten Mal wäre es wahrscheinlich lustig, aber ich glaube, dann beim zweiten Mal wäre es, glaube ich, anstrengend. Ja, ist schon eine Red Flag. Ja. Also es wird Nee, ja echt sorry, eine Red. Clara, Gut, dann sehe ich jetzt, ne? ja. Ja. Andere oh. Der ist Da ist was rausgefallen. Ja. Ach, na gut. Hatte schon mal. Mit wem gehst du auf ein Date? Ach so, ja, mit Tim. Tim. Tim hatte schon einmal einen Sloppy Second mit Dieter Tim. So, das lassen wir mal so stehen. Ja. Ihr könnt ja alle, googeln. Ihr könnt gucken, was ein Sloppy Second ist. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Okay, aber bin ich der Einzige, der hier Glück hatte? ja, bisher. Bier formte diesen schönen Ich geh auch wieder auf ein erstes Date. Das erste hat nicht geklappt. Körper. Und zwar mit wem gehe ich denn? Brittany. Britney. Nee, Buffy. Ich gehe mit Buffy auf ein Date. Mit Buffy. Ah, das Band sind der Dämonen. Kindheitserinnerungen. Die fandst du toll. Die waren nett. Ich, super. Hex, Hex, Anhänger. Und Buffy lässt mir nach der ersten Nacht 50 Euro auf dem Kopfkissen liegen. Oh. Das ist aber nett. Das ist aber nett. Das findest du nett. Also, ich bin erfreut über die Summe. Die Summe. Ja, okay. War das jetzt Green oder Red Flag? Ist eine Green Flag. Ist eine Green Flag, Ist okay. eine Green Alles klar. Warum? Also 50 wir öffnen Euro. jetzt hier überhaupt nicht irgendwie diese Scheißdiskussion über Ja, okay. selbstbestimmte Sexworker. Aber Da haben wir uns klar zu geäußert, ja, dass wir sehr das gut. scheiße finden. Aber Aber wenn ich. das ist ja jetzt mehr so ein Trinkgeld, also so mehr so Danke. Ja, ne, genau. Ich habe ja, Thank also. you. Ja. Au. Ja, genau. Okay, ich bin ja immer noch mit Frieda am Daten. Das letzte Mal fand ich ihr T-Shirt eigentlich sehr verlockend. Bier formt ihren schönen, diesen schönen Körper. Dachte ich, Frau hat Humor, die mag Bier wie ich, sie isst wie ich. Man kann Wie sich unterhalten, ja. isst du? Ein bisschen, vielleicht habe ich Spiegel geguckt. Dann gucke ich mal, was sie heute so, was der heutige Abend mit sich bringt. Okay, ich lese mal kurz vor. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Es ist wirklich infantil und pubertär. Ich will jemand dazu sagen. Wurzt laut und kaschiert es mit einem Räusper. Aber ich finde, es passt so ein bisschen. Ey, macht ihr das, nicht? Wenn du so viel Bier sollst. Vielleicht ist sie hier Mensch und darf hier sein. Ich finde es auch anständig, sie probierst zu kaschieren. Das zeigt ja, dass sie diese soziale Intelligenz besitzt, zu sagen, okay, ich habe mich laut gefurzt, beim zweiten Date, könnte nicht gut kommen. Ich möchte das schon überdecken. Nicht, dass Flo von DK, dieser berühmte Podcaster, denkt, das wird nichts mehr. Nee, tut mir leid, also irgendwie ist mir das zu viel. Also, da gibt langsam raus. Okay, interessant. Wie früher bei MTV hieß, nee. Ey, warte, musst du nie furzen, oder was? Doch, aber beim zweiten Date bemühe ich es möglichst nicht zu tun. Okay, ja, ich versuch's diesmal mit der Jessica. Und hoffe, dass die Jessica nicht furzt. Das ist natürlich beim ersten Date. Okay, also die Jessica hört einen Berliner Podcast. Ach so, okay. Also die Jessica hört einen Berliner Podcast lieber als die Kommunistenkneipe. Oh, ja, ganz dünnes Eis hier, Leute. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber das kann sein. Ich kenne nur die Kommunistenkneipe, ich kenne gar keinen anderen. Also es gibt auch nur die Kommunistenkneipe, ich kenne auch keinen anderen Podcast. Der einzige Podcast, den ich überhaupt kenne. Also das ist der einzige Podcast, der sich... Also ich sag mal so, ne, ich bin ganz ehrlich, ich mag Podcasts allgemein eigentlich nicht, auch wenn ich einen mache, deswegen... Gerade deswegen. Ja. Pelli hat ein bisschen Bart. Ja, endlich. Ja, ich habe mich nicht rasiert über die Feiertage, also, ja. Ist das Testo. Das kommt, glaube ich, nicht so gut bei Jessica an wahrscheinlich. Ne? Ja. Jetzt entscheide ich mal. Ja. Okay, Jessica, es tut mir leid, aber das geht wirklich gar nicht, ja. Also die Kommunistenkneipe nicht gerne zu hören, das ist ja wirklich mal eine Frechheit, ja, okay. Ja. Raus mit dir, tut mir leid. Dismissed. You are dismissed. Gut. Früher hat man Date My Mom. Date My Mom. Mit Karl-Heinz. Karl-Heinz hört Antilopen-Gang. Ey, Karl-Heinz passt wirklich perfekt. Also in der Name. So, ja, also. Karl-Heinz der Antilopen-Gang. Ja, also Karl-Heinz ist selbstverständlich. Ja, haben wir, glaube ich, auch schon genug zugesagt. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, da schieße ich doch lieber mit den Cops auf Linke. ich hatte beim... Super. Also, zweites Date mit Buffy für mich. 50 Euro reicher. Ich bin nicht geschmacklos. Ich bin geschmacklos. Das gibt's doch nicht. Nur jemand irgendwie so ein infantiler Bastard. Also, Buffy furzt und rülpst beim ersten Date. Ist doch wohl wirklich... Jetzt wissen wir auch, warum die 50 Euro. Oder was. Wir verlieren hier wirklich eine Reputation. Stellt euch mal vor, das ist die erste Folge der Kommunistenkneipe, die jemand hört. Jetzt ist sie sehr... Ich sag ja nur, mit dem Team während du sagst, dass ein Stück Menschlichkeit von deiner, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, Clarissa... Die habe ich aber abgewählt. Ja, genau, du hast sie abgewählt. Ich lasse Menschlichkeit zu. Wenn Buffy mal rülpsen, furzen muss, normschön, dann ist das... Ja, ich bin auch nicht perfekt. Ja. Ey, es zeigt auch, dass man sich wohlfühlt, wenn man vor jemandem furzt und rülpst. Wenn du Angst hast, furzt du nicht. Sagte schon Martin Luther, dann gucke ich mal weiter. Durch diese kalte Hose wird er kommen. Gut, dann date ich jetzt, sagst du Buffy. Dann date ich jetzt Petra. Oh, ich denke mir mal, Petra, solides Girl. Wird von Mutter Gisela, das passt ja, zum Date gefahren. Sie wartet im Auto. Also die ganze Zeit wäre das Date. Da ich ja langsam ins Alter komme, wo ich auf die Midlife-Crisis zusteuere, könnte mir das natürlich passieren. Aber ich glaube, da sollte ich vielleicht reflektiert gegensteuern. Insofern, Red Flag. Red Flag, ja, das ist auf jeden Fall nur. Weil ich also, okay, rest in peace, Pete. Also, Paddy. Okay, ich habe die Sophie kennengelernt bei Tinder und bei Tinder? Hoffe, dass es diesmal besser funktioniert. Oh, ja, also die Sophie findet, dass Israel eine Vorwärtsverteidigung hinlegt. Respektabel. Respektable Vorwärtsverteidigung. Ja. Also ich hoffe natürlich, dass sie das nur ironisch meint und einfach nur ein gutes Meme gesehen hat auf Instagram. Wenn sie es ernst meint, dann wäre es natürlich ziemlicher Abturner, ne? Das ist Daniel. Okay. Okay. Was machst du jetzt damit? Israel, du machst eine stabile Vorwärtsverteidigung. Ja. Du hast jetzt, wie überlegst du jetzt? Nee, überlegt. Nein, so wie es raus. Ich habe nur gesagt, es könnte auch ironisch gemeint sein. Es gab auch viele Memes darüber, aber leider muss ich davon ausgehen, dass es ernst meint. Deswegen, ja, ciao, Sophie. Sophie! Ja. Ich habe wirklich Pech gerade mit den Frauen. Das ist. Gerade. Ja. So, ich gehe jetzt mit Chris auf ein Date und Chris sagt, er schießt mit dem Kopf auf Linke. Ja, aber sag mal, ist das der gleiche? Ja, ist das der gleiche mit Sturm? Hast ja auch. Das war's. Hallo? Nee. Wir hatten noch nie ein Date. Immer noch nicht. Nicht mit Kopf auf Linke schießen. Naja, wo ist die? Cremant? Die. So ein kleines Schlückchen, ja? Hallo, hallo, hallo. Dann mal weiter. Hallo, hallo. Hallo. Da wird sie ganz nervös jetzt. Ich wiederum traue mich auf ein drittes Date mit Buffy. Das heißt, hier entsteht allmählich ein bisschen eine Profil. Eine Bindung mit Buffy. Jetzt, denn sie ließ mir nicht nur 50 Euro nach der ersten Nacht da liegen. Ja, nach meiner ersten Nacht mit Buffy. Beim zweiten Date, ja, ist jetzt nicht das Schönste auf der Welt. Sie hat gefurzt und gerülpst. Ist nicht schön, aber kein Grund. Nicht für ein drittes Date. Sorry. Bei dem sie mir anbietet, in Kryptogeschäft einzusteigen. Oh nein. Satte Gewinne. Crypto Bro, Crypto Sis. Aber. Kennt ihr nicht? Aber Crypto Buffy. jetzt wissen wir auch, wo die 50 Euro herkommen. Ich glaube, ne? Er liebt sie wirklich. Ja. Ach so, die 50 Euro waren so ein Anfix. Oh mein Gott, das macht alles Sinn. Das sind ETFs, waren die 50 Euro, dass du so anlegen kannst. Ah, okay, und jetzt werde ja. ich quasi. Ein System. Okay, nee, da muss ich schon ehrlich sein, liebe Buffy. Also ich date die okay, gut zu wissen. Marie. Ich ein High Five. Die. Komm. Checkmate. Die Marie sagt ständig safe und formt ein Peace-Zeichen. Es gab mal diese Phase, wo Leute, das kann man leider nicht sehen, weil wir kein Video haben, Leute, die immer so geräuschlos geklatscht haben in Plenars, immer so die Hände so bewegt haben. Und das ist für mich der absolute Abtörner. Also wenn ich beschließen würde, asexuell zu werden, würde ich mich von Leuten umgeben, die klatschen machen. So. Und das kommt da nah dran, sagt ständig safe. Safe. Ich sag selber voll oft safe, scheiße. Ja, das ist das Gleiche. Und formt ein Peace-Zeichen. Ja, finde ich echt nervig. Ah, aber ich meine, man kann ja eine Person jetzt auch nicht darauf reduzieren, oder? Na, dann halt du reduzieren, darauf reduzieren. Es geht ja darum. Ich finde schon ein bisschen. Ist das deine Vorstellung von der potenziellen Partnerin? Ja, worum geht's denn bei dem Dating? Ist ja auch die Frage. Ist sie sonst irgendwie das unglaublich? Liegt, ja, das liegt ein bisschen an dir. Schlau. Kann sein, das steht doch nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich sag Red Flag. Ich date mich mit der Mira. Und die Mira will mir Urlaubsbilder auf dem Handy zeigen. Alles Dickpics. Ja. Okay. Ach, die Mira. Das ist Miras Dick? Es geht mir ein bisschen zu schnell hier, ja. Frage ist, wessen Dicks sind das überhaupt, ne? Ja. Ja, durchaus. Durchaus ein Abtörner, sag ich mal. Und auch übergriffig, ne? Würde ich auch sagen. Ja, schon übergriffig. Ja, Mira, also das ist natürlich ein bisschen enttäuschend jetzt hier, ne? Mit den Dickpics. Ja, ich glaube, die Mira ist raus. Es tut mir leid. Du haderst immer schon mit so. Ja, ich bin langsam verzweifelt, so, ja. Ich suche die Liebe und bin jedes Mal enttäuscht nach dem ersten Date. Ich will wenigstens ein zweites Date haben, aber. Ja, nee. Okay, verstehe. Also, ich verstehe. Ich gehe jetzt mit. Also, ich gehe mit Stefan auf ein Date. Hey, was? Warum nicht? Dein Date schläft während des Gesprächs ein. Alter! Hab ich alles gehabt. Tschüss, Stefan. Ja, weißt du ja nicht, vielleicht kommt gerade. Also wenigstens keine Dickpics. Ja, vielleicht ist auch daran, weißt du, so langweilig ist. Ist einfach nur ein knallharter, also es ist einfach eine reale Arbeit, der ihn kritisiert. Aber das kennst du nicht. Stefan ist Arbeiter, Stefan hat eine lange Schicht hinter sich. Ich lach fertig. Alter, ey. Was das musst du auch verstehen. Alter. Na gut. Melanie. Oh. Ich date Melanie. Und Melanie? Melanie. Bestellt als erstes 5 Distelbomben. Was? Was ist denn das? Hör mal, das ist mir eine Distelbombe. Das ist mir nicht bekannt. 0,5 Distel. Also was ist denn das? Ja. Bier. Und Bomben, ist es irgendwie Wodka drin? Oder? Nee, es meint halt eine halbe. Sie bestellen 5 Bier. Ja, Ist das was Schwäbisches? Und wir sind zu zweit, aber. Ja, ja. Und die bestellt die für sich, nicht Ja, für beide. Was auch ne? komisch wäre. Wir sagen ja als erstes. Bevor sie Hallo Boah. sagt oder sonst irgendwas. Sagt sie erstmal, Kellner, fünf volle. Und danach zieht sie ein T-Shirt an Bier, formt diesen schönen Körper. Ja, nee, komm, Red Flag. Ey, das ist wirklich auch nicht leicht für mich. Ich suche und Ich fühle suche. das, Bruder, ich fühle das, ja. Eine Enttäuschung nach der nächsten. Na gut. Insgesamt. Das hat nicht so gut geklappt mit Root Green, vielleicht Red Flag. Wir waren 2 Runden dabei, die gut waren. Und die letzte war scheiße. Hallo, hallo, hallo. Ein Cremant. Möchten Sie noch ein Schlückchen? Herr von DK. Beides tröpfchen. Ich habe noch mehrere Flaschen. Boah, ich bin so gespannt auf diesen Willst du ASMR-Vibe später. Gitarre? So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der natürlich irgendwie sein muss, der uns aber auch wirklich am Herzen liegt. Denn ihr könnt uns natürlich unterstützen. Einmal gibt es natürlich diese ganz herkömmliche Möglichkeit, uns irgendwie finanziell zu unterstützen. Ich weiß aber, dass wahnsinnig viele Podcasts oder irgendwie linken Projekte von euch wollen. Es gibt auch eine Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dafür auch nur einen Cent auszugeben. Ich meine, wir sind ja vor allem an den Inhalten interessiert, dass sie sich verbreiten, dass die unter die Leute kommen. Und da ist die einfachste Möglichkeit, uns zu unterstützen, einfach unsere Kanäle zu abonnieren. Auf YouTube ein Abo zu hinterlassen, diese kleine Glocke könnt ihr drücken. Oder Kommentiert uns, kommentieren. auch beleidigen. Auch Nein. beleidigend, aber besser positiv teilen. Alles, was den Algorithmus irgendwie füttert, das hilft uns wirklich. Und falls ihr uns schon hört und noch nicht gemacht habt, macht es bitte. Es ist wirklich eine Unterstützung für uns. Und da bedanken wir uns ganz herzlich. Aber das soll natürlich nicht alles sein. Wir haben uns eine kleine Überraschung überlegt. Ein kleines Gewinnspiel. Wollen du mal? Ja, wir legen noch einen drauf. Unser Gewinnspiel sieht so aus. Wer in den Kommentaren auf YouTube oder Spotify zum Abonnieren unserer Kanäle aufruft, kommt in die Verlosung für ein Sticker-Set. Also wenn ihr das macht, landet ihr in der Tombola und die ersten 3 Plätze gewinnen. Richtig, genau. Die ersten 3 Plätze gewinnen und es wird ein kleines Überraschungspaket geben für jeden. Ihr könnt auch einfach kommentieren oder uns irgendwo verlinken. Wir werden das auf jeden Fall sehen, egal ob ihr es auf Spotify macht oder auf YouTube. Genau. Instagram. Instagram, alles möglich irgendwie. Und zwar soll es bei der Verlinkung und dem Kommentar darum gehen, dass man uns abonnieren soll. Also das ist sozusagen der Code. Ja, dann gibt es einen kleinen Gewinn mit Ja. einem kleinen Beitrag von uns. Und Unterschrift und sowieso und überhaupt und habt ihr nicht gesehen. Also Ja. ja, gute Sache. Ja, wir haben natürlich das gemacht, was wir auch traditionell immer machen, ein kleines Q&A. Also Fragen und Antworten. Und da haben wir uns überlegt, Sagt man gar nicht so cool. jetzt kommen wir nicht mehr rein. Entschuldigung. Spaß im Glas. Okay, wie jedes Jahr haben wir uns überlegt, auch diesmal zum Jahresabschluss ein kleines Q&A, also Fragen und Antworten, ja, sozusagen zu sammeln. Und da hat uns einiges erreicht auf den verschiedenen Kanälen, auf Instagram, auf YouTube und sowieso. Und wir haben da ein paar Sachen mal rausgesammelt, die wir besonders relevant fanden und die sich vielleicht wiederholt haben. Und ich würde mal eingangs moderieren. Also da fragt jemand, also sehr, sehr global finde ich, aber vielleicht fällt es sowas ein. Was sind die wichtigsten Punkte, die die marxistische Bewegung angehen muss, um mehr zu wachsen und in der Arbeiterklasse Anhang zu finden? Quasi, was sollten unsere Neujahrsvorsätze sein? Was wir als erstes anpacken müssen? Fragezeichen. Ja, Caro, hast du da was? Super schwierig, Neujahrsvorsätze brauchen aufhören. Also ich glaube, muss man ein bisschen trennen zwischen, was erwartet man jetzt von der Bewegung, was erwartet man vielleicht auch von sich selbst. Ich würde sagen, für eine Bewegung fände ich es gar nicht schlecht, wenn die Kulturebene ein bisschen besser bespielen könnten. Das wäre ein schöner Neujahrsvorsatz, glaube ich, wenn wir im Rahmen der Friedensbewegung zum Beispiel Agitprop-Aktionen präsenter werden, also wir als kommunistische Bewegung. Es wäre schön, wenn wir Künstler für uns gewinnen könnten, die auch in der kommunistischen Agitation wieder eine Rolle spielen, wie das früher ja viele Liedermacher gemacht haben. So all die Dinge, die eigentlich schon mal da waren und weggebrochen sind aus der Kulturebene, ja, ganz weit zurückgegriffen, Arbeit der Gesangsvereine, Arbeit der Turnvereine, sowas, was vielleicht mal der Rotsport war. Das Vorfeld. Ja, also auf der Ebene ist, glaube ich, gerade echt mau und da wäre es, glaube ich, ganz gut, ein schöner Neujahrsvorsatz, wenn auch in der Richtung mitgedacht wird. Ansonsten, ja, weiter Kommunistenkneipe hören, würde ich sagen. Das Das ist, wäre glaube mein ich, ein ganz wichtiger Neujahrsvorsatz. Stichwort. Also ich glaube, wir sollten oder einen der besten kommunistischen Podcasts in diesem Land weiter vorantreiben. Ich glaube, da ist noch eine Menge Potenzial drin. Sehr bescheiden, der Wir haben Flo. eine ganze Reihe von Formatideen, aber auch neue Ideen, wie man das gut bewerben könnte. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Leuten zeige, also die irgendwie interessiert sind, dass es das gibt, was wir machen, dass die ganz begeistert sind, aber das vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Also geht es für mich so ein bisschen um die Frage, wie kann man das noch weiter publik tun? Da könnt ihr uns natürlich auch helfen, indem ihr das interessierten Freunden oder so erzählt, ja, uns abonniert, die Sachen teilt oder einfach mal einen Link weiterschickt oder so. Also das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Weil wir selber wollen da auch noch einiges tun, um es noch ein bisschen zu modernisieren. Denn wir waren zwar so mit der erste kommunistische Podcast, werden aber nächstes Jahr 5 Jahre alt und haben heute drüber geredet. Ein bisschen Runderneuerung braucht es, glaube ich. Und dann werden wir so ein bisschen vielleicht nicht direkt Rebranding machen, aber schon einiges Neues ausprobieren, um uns ein bisschen zu verbreitern und ein bisschen sichtbarer zu werden. Und das wäre so ein Vorsatz für die Kommunistenkneipe, den ich Ja. gerne umsetzen will. Ja, das Krass, wäre 5 Jahre, ja. So lange schon. nächstes Jahr 5, ne? Was wir schon, glaube ich, öfter besprochen haben, war das Thema so linke Gegenöffentlichkeit, ne, Medienarbeit. Es gab ja da durchaus Fortschritte, so in den letzten Jahren, würde ich sagen. So, dass da irgendwie viele, ja, linke Online-Angebote sich entwickelt haben, die auch ganz gut sind. Aber ich habe das Gefühl, was schon noch fehlt, ist so, Medien oder Formate, die wirklich in die Breite wirken, die wirklich so eine große Masse erreichen und die auch wirklich, wirklich dezidiert marxistisch oder kommunistisch sind. Ich habe das Gefühl, das fehlt so ein bisschen. Es gibt zwar irgendwie viele Podcasts, so wie wir, oder ja, irgendwie vielleicht auch Influencer, Influencerinnen oder so, die durchaus Leute erreichen, aber ich habe das Gefühl, es ist schon alles relativ stark in der Bubble, aber wirklich so was, was Leute darüber hinaus erreicht. Ich habe das Gefühl, es fehlt noch so ein bisschen irgendwie. Also ich könnte jetzt keine gute Idee nennen, was das sein könnte, aber Dating-Show. ja, zum Beispiel, genau. Ja, aber irgendwie genau mehr so in die Richtung. Ich glaube, dass man da noch mal irgendwie so noch mal in die Breite gehen müsste eigentlich mit kommunistischer Medienarbeit. So, das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig. Kommunistisches Gossip-Format. Ja, Hätten wir schon länger vor. die Das hat bunte Potenzial, Kommunistische Gossip. Gossip, Gossip, Gossip. Gossip. Ja, Ja. Nein. können wir Bücher Okay. mitfüllen. Nicht Gut. noch ein Format, ja. Liebe Genossinnen und Genossen, so viel zu den Vorsätzen. Hier gibt es natürlich noch weitere Fragen, aber darunter auch relativ konkrete. Hier werden wir von einem Frager gefragt, was wir eigentlich von der Entwicklung auf Kuba halten. Also Kuba, ich würde sagen, sozialistisches Land, kleine Insel isoliert, mit der wir auf jeden Fall solidarisch sind. Wir haben einige Folgen gemacht, die die Errungenschaften Kubas herausstellen, die Geschichte und so weiter. Aber es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass Kuba in großen Schwierigkeiten ist, weil isoliert und ökonomisch erdrosselt durch den US-Imperialismus. Was da eigentlich eine Fehlentscheidung sind, wäre eine andere Frage. So, jetzt die letzten Jahre, darauf spielt auch der Fragesteller an, gab es einige Marktreformen, also Einführung von ja, marktwirtschaftlichen Elementen und ja, die Frage, die lese ich jetzt mal nicht ganz vor, weil die sehr kompliziert ist, geht so ein bisschen in die Richtung irgendwie, was halten wir denn davon? Ist das Stärkung Kubas oder Opportunismus? Ich sag mal gleich vorweg, wir werden die Frage hier nicht beantworten, weil das eigentlich eine Frage für eine ganze Folge wäre. Aber vielleicht doch mal 2, 3 Kommentare von euch. Im Sommer habe ich einen Genossen getroffen, der lebt auf Kuba mit seiner Frau. Ist aber ursprünglich, kommt er aus Deutschland. Ich glaube, installiert Solaranlagen in Kuba beruflich. War schon hier organisiert in der SDRJ. Und ich habe ihn so in die Richtung, haben wir ihn gefragt, als er im Sommer mal zu Besuch war. Er meinte schon festzustellen, dass diese Reformen dazu beigetragen haben, dass eine Spaltung innerhalb der kubanischen Bevölkerung sichtbar wurde. Also sprich, unterschiedliche Einkommensschichten haben sich deutlicher herausgebildet. Es gab dann auch Konkurrenzverhalten unterhalb der verschiedenen Branchen. Das ist was ihm aufgefallen ist, mal ganz neben den ganzen sowieso anderen Schwierigkeiten, die dieses Land zu tragen hat. Ich glaube, so optimistisch war sein Eindruck nicht, was die mittelfristige Zukunft angeht. Da wäre eigentlich Hilfe von außen nötig. Ich hatte jetzt noch gehört, dass China und Russland auch Photovoltaikanlagen mit größeren Leistungen dem Land zur Verfügung stellen, aber wohl das Ganze auch nicht auf Pump und vieles funktioniert nicht so ganz. Wie Flo schon gesagt hat, ne, das ist ein Thema für sich, das ist nicht ohne ordentliche Recherche zu leisten. Auch generell über das Thema wollten wir, glaube ich, immer schon mal, hat Volker Hermsdorf schon immer mal auf dem Schirm, ob wir den vielleicht nächstes Jahr mal interviewen, um auch nochmal zu dem Thema zu arbeiten. Aber es gibt eine ältere Folge mit Raven, die ist aber jetzt nicht, beschreibt jetzt aber nicht die aktuelle Entwicklung. Also da haben wir über die Revolution, die sozialen Errungenschaften und was man wissen muss, aber das war jetzt eine Frage nach dem aktuellen und da hast du recht, da haben wir überlegt, was kann man da machen, zum Beispiel mit Volker Hermsdorf. Genau, oder auch den Genossen, der vor Ort lebt, finde ich auch mega spannend, mit dem eine Folge zu machen, zu fragen, hier, wie läuft's mit der Revolution vor Ort? Ich habe ja auch mal ein Telefonat nach Havanna geführt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Da war der noch nicht im Team. Da haben wir einen Kubaner interviewt. Ist aber auch schon wieder her und das wäre auf jeden Fall interessant, das zu machen. Ja. Also wir haben es auf dem Schirm. Ja. Das wäre die Reaktion auf diese Frage. Gut, hier fragt jemand nach den Angriffen, die es aktuell gegen die MLPD gibt. Also erstmal, wir meiden das ja so ein bisschen explizit über Organisation zu sprechen. Allerdings geht es da jetzt, glaube ich, um einen Fall, wo die MLPD vom Bundeswahlleiter daran gehindert werden sollte, zu den Bundestagswahlen anzutreten. Soweit ich weiß, ist das mittlerweile wieder relativiert worden, sich da durchsetzen können. Und das ist schon aus unserer Sicht eine Repression gegen kommunistische Kräfte, egal was wir jetzt im Einzelnen von der MLPD halten. Und das ist schon mal, was wir kritisch sehen und wo wir uns auch grundsätzlich, wenn das Motiv Antikommunismus ist, unabhängig von Unterstützung oder Verbindung oder Ablehnung, solidarisch zeigen. Ja, ich weiß nicht, Paddy, ob du da noch was du weißt. Jetzt mein Stand war ja, dass der Bundeswahlausschuss argumentiert hat, dass irgendwie die Satzung der MLPD nicht vereinbar sei mit dem Parteiengesetz, weil irgendwie müssten Wahlen stattfinden, also für den Bundesvorstand alle 2 Jahre und irgendwie ist es bei der MLPD nur alle 4 Jahre so und aber gleichzeitig wurde das irgendwie in all den Jahren vorher der MPD nie vorgeworfen oder es war nie ein Grund, sie nicht zuzulassen. Deswegen ist es ziemlich willkürlich gewesen. Jetzt wurden sie, meine ich, auch wieder zugelassen zur Wahl. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwie der Bundeswahlausschuss oder der bürgerliche Staat jetzt die MPD für so eine große Gefahr hält und deswegen da jetzt irgendwie zu solchen Mitteln greifen muss. Aber ich glaube schon, dass es auch Ausdruck ist einfach von so einer allgemeinen Tendenz auch kleinere Parteien, natürlich, wenn sie auch links oder auch kommunistisch sind, ganz viel Steine in den Weg zu legen. Ne? Wir hatten auch schon eine Folge mit Patrick Höbele, wo die DKP ja auch Probleme hatte, anzutreten zu einer Wahl. Willkür betrieben an der Stelle, beziehungsweise Steine in den Weg gelegt. Ne? Genau, ja. Ja. Und wir sind ja auf jeden Fall solidarisch, ne? Auch wenn wir vielleicht irgendwie Differenzen haben inhaltlich. Aber klar, also in so einer Situation sollten Kommunistinnen und Linke auf jeden Fall sich solidarisieren. Und ich weiß nicht, ob da noch mehr zu sagen ist. Ja, ich finde es natürlich bedauerlich. Ich finde es nicht deshalb bedauerlich, weil ich vorhatte, die MLPD selbst zu wählen. Aber davon ganz ab, es sind natürlich Eingriffe auch in das Bild der Wahlvorbereitung, ne? Also die ganzen Plakate, die uns die nächsten Monate irgendwie ideologisch einziehen wollen, die werden natürlich immer ein Stück weit dann abgeschnitten von dieser Perspektive. Wir werden wahrscheinlich keine Plakate sehen, wo irgendwie für den Frieden agitiert wird. Wir werden wahrscheinlich auch wenig von der sozialen Frage oder von der Situation im Gesundheitswesen und so weiter, also von all den großen Themen, die sozial eine Rolle spielen würden, werden wir wahrscheinlich mit dieser reduzierten Form von Bundestagswahl auch noch belästigt mit Wahlplakaten, die jetzt sich einen Schwanzvergleich geben können, wer am besten rüstet. Und damit andere kleinere linke Parteien haben ja Schwierigkeiten anzutreten, da tun es gar nicht erst. Ne? Laut eigener Aussage aus Schwierigkeiten wegen der geringen Vorlaufzeit und recht geben, das Angebot wird sehr schmal sein. Mhm. Ja. Unabhängig davon, was sowieso von dieser Veranstaltung zu halten ist, aber dazu gibt es auch noch eine Frage. Mhm. Ja. Okay, Grimmerchen. Grimmerchen. Ich setze mal kurz aus. Ich habe das Gefühl, das zieht gut rein, denn ich muss ja noch ein bisschen moderieren. ist besser. Du bist ein bisschen besoffen. Ja. Also hier wird eine Frage gestellt, die auch schon mal gestellt wurde. Braucht es ein Verbot der AfD? Paddy, ich glaube, wir haben darüber schon beim letzten Biertelefonat geredet, aber das Motto ist ja, wir haben zwar schon alles gesagt, aber noch nicht zu jedem und noch nicht überall. Und das ist eine wichtige Frage, deswegen haben wir es jetzt wieder aufgenommen. Mein Standpunkt dazu ist relativ klar. Ich bin gegen ein Verbot der AfD. Letztes Mal haben wir ein bisschen so im Rollenspiel sozusagen gesagt, wie kannst du nur oder so, und haben das dann aufgeklärt. Ich kann vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen. Vielleicht diesmal mehr ihr, weil wir haben das schon gemacht. Ich finde es generell gefährlich, dem bürgerlichen Staat diese Instrumente in die Hand zu geben oder den bürgerlichen Staat zu legitimieren, denn der bürgerliche Staat ist nicht unser Staat. Es ist keine neutrale Instanz, die irgendwie über den Klassen steht und da irgendwie wacht und irgendwie böse Kräfte bekämpft. Wenn man den Staat legitimiert mit einem Parteiverbot, dann ist es klar, dass er das auch gegen links machen wird. Er hat es auch schon gegen links gemacht, das KPD-Verbot, da haben wir zwei Folgen zugemacht. Ja. Also sie empfehlen, die mal nachzuhören. Und ich finde, wer solche Forderungen stellt als Linker, zeigt, was für Staatsverständnis er hat, dass er oder sie irgendwie denkt, das wäre doch irgendwie eine Veranstaltung, die ja für das Wohl der Menschen irgendwie eingerichtet wäre. Dem ist mitnichten so. Es geht ja schon um Kapitalherrschaft. Klar, eine bürgerliche Demokratie bietet uns mehr Chancen als jetzt eine irgendwie faschistische Diktatur oder so. Aber alle Forderungen nach Repression, die man an den bürgerlichen Staat stellt, werden immer, und das hat die Geschichte bewiesen, seines Berufsverbote, seines andere repressive Maßnahmen, Überwachung der Meinungsfreiheit, Verbot von Zeitschriften, werden sich vor allem in erster Linie gegen links richten. Und es ist dumm und naiv, sich das so vorzustellen, wie die Bösen sind dann weg. Abgesehen davon, selbst wenn ich das nicht denken würde, glaube ich nicht, dass man das Problem, was mit der AfD einhergeht, also Faschisierung und Kräfte, mit so einem plumpen juristischen Akt irgendwie, ja, dass man dem so begegnen kann, das gibt es weiter und das würde sich vielleicht sogar noch weiter radikalisieren. Insofern bin ich dagegen, trotzdem bin ich natürlich gegen die AfD, dass man dagegen irgendwie an jeder Stelle polemisieren, kämpfen muss, in welcher Form auch immer, sicher auch stark und ja, sagen wir mal, gut gerüstet. Aber davon halte ich überhaupt nichts. Und ja, vielleicht Ja. mögt ihr mal sagen, was ihr dazu denkt. Nee, also ich finde, da kann man kaum was ergänzen. Sich auf jeden Fall genauso und man soll sich keine Illusionen machen, dass der bürgerliche Staat einen dann in Ruhe lässt, wenn der gegen die AfD für einen vorgeht. Also, das ist Quatsch. Ja, und ich glaube, das ist auch stellvertretend zum Beispiel das Demokratiefördergesetz versucht wird, auszuweiten von Seiten des Innenministeriums. Das sind ja auch Dinge, die sich gegen Extremismus richten, etc., dass man da irgendwie Beamten, Leute von ihrem Beamtenstatus entlassen will, Auffassung dieses eben nicht neutralen Staats als Extremisten durchgehen würden. Dann wird das Ganze verargumentiert, um das ein bisschen besseren Anklang zu machen. Ne? Man will ja irgendwelche Rechten raushaben aus zum Beispiel Lehrerpositionen oder ähnliches. Sehr löbliches Ziel. Und hier, wie bei anderen verbotenen Instrumente, die man diesem bürgerlichen Staat in die Hand geben würde, auch ein Demokratiefördergesetz, nichts anderes bedeuten, als Leute aus dem Staatsdienst zu entfernen, die ihm da unlieb sind. Und man muss halt sagen, für einen bürgerlichen Staat ist deutlich weniger ein Rechter ein Problem als ein Linker. Ein Linker, der sich halt eben als solcher auch wirklich versteht, aus dem klassenbewusster Linker. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, ist die, wie laut werden die Rufe nach einem AfD-Verbot noch sein, wenn die AfD komplett auf NATO-Linie ist? Da bin ich mal gespannt. Das glaube ich auch. Ja, das Wir haben stimmt, ja. das bei Meloni gesehen und bei anderen Rechten. Le Pen ist auch, glaube ich, schon am Kippen, wenn ich das richtig sehe. So, ja, ich weiß nicht, ob Teddy noch ergänzen möchte. Ihr habt schon das meiste gesagt. Also für mich ist es vor allem, also diese Forderung nach einem AfD-Verbot sehr oft auch Ausdruck einfach von so einer Verzweiflung und Hilflosigkeit von, also von Linksliberalen, aber auch von Teilen der deutschen Linken, weil man halt eigentlich keine wirklichen Antworten hat auf den Rechtsruck, sondern sich nur an den Symptomen abarbeitet und halt ja, also so auf so einer moralischen Ebene fast schon dann ankommt, ne? Die böse AfD, die bösen Nazis, aber wie kann man nur eine Partei wie die AfD wählen, aber es ist ja nicht die Frage stellen, was sind die Ursachen, ne? Was ist der Nährboden? Und da musste man ja eigentlich rangehen, also die Frage stellen, was sind die Verhältnisse, die die AfD hervorbringen und was sind die Ursachen oder was sind vielleicht auch Fehler der Linken, warum Menschen die AfD wählen und nicht linke Kräfte unterstützen. Und ich finde, das ja ist dann oft das Problem. Ne? Also es ist gar nicht so, dass ich jetzt der AfD einer Träne nachweinen würde, wenn es verboten werden würde. Aber ihr habt es ja schon sehr gut erklärt. Also der bürgerliche Staat ist ja keine neutrale Instanz, sondern ein Klassenstaat. Und wir sollten von diesem Staat auf jeden Fall nicht fordern, gegen vermeintliche Extremisten vorzugehen, weil es uns ja auch treffen könnte. Genau, Ja. machen wir drei Ausrufezeichen dahinter und gehen zur nächsten Frage über. Eine Frage, die uns häufiger gestellt wird, und wer uns regelmäßig verfolgt, wird das auch schon kennen. Aber da jetzt gerade Wahlen sind, ja, hat es nochmal eine neue Relevanz. Sollten Kommunisten zur Wahl kandidieren oder zum Wahlboykott aufrufen? Ja, sollen Kommunisten bei der Wahl antreten, wäre das nicht gut, so ungefähr. Und hier wird das erstmal in den Gegensatz gesetzt zu einem Wahlboykott. Aber es wird auch die grundsätzliche Frage aufgeworfen. Ich habe dazu ein paar Standardsätze parat, aber vielleicht sagt ihr erstmal, was ihr dazu denkt. Hat. Ob das der Bock fett macht, wenn man jetzt zur Bundestagswahl kandidiert, das weiß ich auch nicht. Aber es kann ein Feld sein, um eigene Inhalte publik zu machen, ne? So wird es ja genutzt. Ja, man könnte natürlich jetzt auch kritisieren, ob das sind Illusionen in ja den Parlamentarismus schürt, ob das ein Fehler sein kann. Ich glaube aber schon, dass es nutzbar sein könnte. Ob das aktuell der Fall ist, kann man, glaube ich, ein bisschen bezweifeln, ne? Ja, Sehe ich jetzt also irgendwie nicht so. ich glaube, man darf die parlamentarische Wahl schon auch auf ein paar nützliche Funktionen, die darf man da schon mit auf dem Schirm haben. Also sprich, so eine Art Barometerfunktion, wo man über das Wahlverhalten schon auch einschätzen kann, mal flächendeckend, wie die bürgerliche politische Orientierung aktuell steht. Und dann wäre es natürlich besser, wenn da auch na, sozialdemokratische Kräfte dabei wären, die zwar reformistisch sind, aber also sozialdemokratisch in dem Sinne, der dem Begriff gerecht wird und keine Sozialdemokratie nach dem Godesberger Programm, sondern ich würde sagen, wenn es wirklich eine sozialdemokratische Reformpartei gäbe, dann und die Zulauf hätte, würde das ja auch einiges darüber aussagen, wie die Positionen innerhalb der Bevölkerung stehen und nicht, weil es das Potenzial für revolutionäre Prozesse deutlich verbessert. Das ist nicht die Aufgabe von der reformistischen Partei und auch nicht die von parlamentarischen Wahlen. Die sind kein Element oder auch kein Vorbote für revolutionäre Prozesse, können sie nicht sein. Aber man kann anhand dessen, wie mit einer, ja, messen ist genau das richtige Wort, Danke. Ja. einfach mal einen Überblick bekommen, wo wir gerade stehen. Groß. Aktuell muss man ja einfach erstmal beobachten, dass ein Großteil der Bundesbevölkerung extrem enttäuscht ist von den etablierten Parteien. Was nachvollziehbar ist, was richtig ist. Blöderweise gehen sie momentan rechten Rattenfängern da auf den Leim. Linke Alternativen fehlen halt vollständig. Ja, also ich würde die Frage nicht zu so einer ganz prinzipiellen erheben, von wegen, will man bei der Wahl teilnehmen oder boykottieren. Es mag historische Situationen geben, wo es auch Sinn machen kann, Wahlen zu boykottieren, wobei man sagen muss, das deutsche Wahlsystem auch nicht so viele Möglichkeiten bietet, um sichtbar seinen Wahlboykott zu demonstrieren. Da gibt es ja Länder, wo das so ist, wo man, glaube ich, ungültig wählen kann. Und ich sehe jetzt auch nicht so die Masse, die das jetzt organisieren könnte, dass es einen Effekt hätte. Würde mich jetzt aber auch nicht darüber echauffieren oder empören, wenn Leute das machen oder gar nicht zur Wahl gehen. Das kann auch ein sehr politischer Akt sein, nicht zur Wahl zu gehen, also den ich respektieren würde, wenn man an anderer Stelle sich einsetzt. Die Frage, ob Kommunisten zur Wahl kandidieren sollen oder nicht. Ja, also Ist auch vielleicht eine Frage der Ressourcen, ne? Also wenn du die zum Frage Beispiel der jetzt irgendwie, Ressourcen, wenn genau. jetzt, wenn jetzt eine kleine Partei bist zum Beispiel, die gerade erst aufbaut und Ja. kaum über Kapazitäten verfügt, dann haben vielleicht andere Aufgaben, vielleicht andere Bereiche eher eine höhere Priorität, als jetzt an Wahlen Glaube, teilzunehmen. die Wahl ist natürlich immer eine Zeit, wo die Leute schon noch ein bisschen politisierter sind als Ja. sonst. Und das kann die Möglichkeit geben, diese Zeit zu nutzen, ob man jetzt antritt oder nicht, um mit seinen Argumenten halt irgendwie vor Ort zu sein. Das kann Unsinn machen. Und manchmal hat das auch einen gewissen Effekt, hat ja auch ein paar einfach praktische Vorteile, auch im Wahlzettel zu stehen. Ja, was man aber auf jeden Fall nicht falsch verstehen sollte, ist, was für eine Veranstaltung das ist. Also eine Wahl verändert nicht die Frage, wem das Eigentum hier gehört. Also ja, es gibt einfach eine Menge Sachen, die nicht auf dem Wahlzettel steht, ne? So, und das ist die Frage von Sozialismus oder Kapitalismus oder Grundsätzlichkeiten. Und man kann auch nicht ja den Grundgehalt, das Wesen dieses Systems mit einer Wahlentscheidung ändern. Wenn man es könnte oder in historischen Situationen, wo man das über diesen Weg ansatzweise versucht hat, da war die Reaktion nicht weit. Chile beispielsweise, wo ein sozialistischer Präsident gewählt wurde, 73, Allende, der nicht mal revolutionärer Marxist war, aber der sehr weit das Privateigentum in Frage gestellt hat und schon sowas wie eine sozialistische Perspektive jenseits des Kapitalismus aufgezeigt hat, der wurde weggeputscht und die Folge war eine faschistische Diktatur, unterstützt durch die USA und die BRD, unter anderem übrigens die DDR und die Sowjetunion waren natürlich auf Seiten Allendes. Also das ist dann, das droht dann. Und dennoch kann das ein Element sein des Klassenkampfes, dass man auch diese Tribüne für den Klassenkampf, wie Lenin sagen würde, nutzt. Aber ich würde nicht zu so einer prinzipiellen, ja, fast schon fetischhaften Frage erheben, was machst du bei der Wahl oder so. Und ich wähle jetzt gerade bei dieser Neuwahl, finde ich, wo irgendwie es auch alles so schnell geht. Also mich verzweifelt diese Entscheidung dieses Mal und ja, weiß auch nicht, was ich mache. Das wären so meine 5 Cent dazu, wenn ich Pech so eine Ergänzung hast. Ihr habt schon das meiste gesagt. Also ich glaube, entscheidend ist wirklich, was ist die Strategie eigentlich dahinter und das Motiv, warum man an Wahlen teilnimmt. Es sollte völlig klar sein, dass man sich keine Illusionen machen sollte in bürgerliche Wahlen und in den Parlamentarismus. Dass es ein Kampffeld von vielen ist, was man auch nicht ignorieren sollte, weil es durchaus Sinn machen kann. Ne? Also, ja, genau. Also, Aber ich glaube, wir haben jetzt eigentlich das meiste, was ich auch sagen wollte, habt ihr schon abgedeckt. wer sich eine Wahlempfehlung erhofft hat, den enttäuschen wir jetzt. Falls ihr eine habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, aber ich möchte das überzeugt, das ist eine andere Frage. Ja, jetzt haben wir hier noch die Frage, die hat Paddy sich, glaube ich, dann nämlich doch gewünscht, habe ich durchgestrichen, aber nochmal aufgenommen. Was ist eure Lieblingsstadt im Ruhrgebiet? Wir haben alle gemerkt, wir sind keine Ruhrgebiet-Experten. Du schon eher aus bestimmten Gründen, dann vielleicht magst du ja mal sagen, was ist da die Stadt, die dir am Herzen liegt? Also für jeden Ruhrgebietsexperten ist völlig klar, dass Hagen natürlich die absolute Hagen. Ach du Scheiße. die beste Stadt im Ruhrgebiet ist. Sylvester Also Stallone hat mal natürlich. Hagen positiv erwähnt, habe ich gelesen. Ja, da war Hagen aus, da waren auch die meisten Hagener sehr stolz drauf, ja. Hagen ist eine wunderschöne Stadt, hat er gesagt, ja. Ja. Ja, nichts gegen Hagen, Ja, ne? nichts gegen Sylvester Schöne Film, habe ich Stallone. einmal einen tollen Film gesehen. Wie hieß er Welchen, nochmal? da wo er Arm drücken muss? Demolition Man ist so ein. Das Demolition ist Man. ganz groß. Ja, Oh, der Kölner, oder. das spielt doch auch in Hagen, oder nicht, der Film? Ja, also nachdem das demolished wurde. Also Demolition Man, kleine Filmempfehlung am Rande. Ich glaube, er ist in den 90ern gedreht. Hat Wolfgang den mal Genau, besprochen? Wolfgang M. Schmidt hat den mal in seiner Filmanalyse Genug. ideologiekritisch aufgearbeitet. Und das ist, den kann man sich gefallen lassen. Also unter den ganzen schnöden Actionstreifen, die so in den 90ern Hollywood so dahingekleckert hat, ist Demolition Man wirklich einer der sehenswertesten, weil er halt dann doch einiges zwischen den Zeilen stehen hat. Also, Nicht schlecht. ja. Ganz kurzer Kommentar noch, weil ich möchte nicht zu diesem linksliberalen Städte im Ruhrgebiet oder im Osten oder so. Die Frage, also dieses Gewitzel über strukturschwache Städte und so Ja. im Ruhrgebiet hat schon einen ernsthaften Hintergrund, ne? Also das ist auch eine Folge von neoliberaler Stadtentwicklung und Kaputtsparen und so. Also es gibt ja sowohl in Ostdeutschland und so. Also da gibt es ja auch sehr schöne Gemeinden, die jetzt so aussehen, wie sie aussehen, weil da einfach Jahrzehnte nichts getan wurde. Und das müsste nicht so sein, ne? Ja. Aber Hagen ist natürlich eine Ausnahme. Das sieht schön aus. Ja. Bin froh, Okay. dass ihr das auch so seht. Ja, bin ich nach, wie hieß er, so Orte, mit S irgendwie in der Nähe gefahren. Das war auch Deutsche Bahn Abenteuer irgendwie. Ja, muss nicht wieder sein. Dann haben wir hier noch die Frage. Hatten wir schon das Thema Antimonopolismus? Fragt da jemand keck. Heck. Ja, hatten wir schon. Ach so, die kecke Komische Frage. Formulierung irgendwie so. Ja, also vielleicht zwei, drei Sätze dazu. Antimonopolismus. Ich vermute mal, dass damit gemeint ist, eine gewisse Strategie, die es innerhalb der kommunistischen Bewegung gibt oder ein bestimmter Fokus auf sozialistische Politik, der so ein bisschen so diese Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus zugrunde liegt. Das war also vor allem Staatsmonopolistischer Kapitalismus. Kapitalismus. Boah, was für ein Wort, ey. Ja, also mit dem vor allem Stammokap. Stammokap Ja, das ist besser, das kann ich ist aussprechen. kürzer, ne? War ein Ja. Gegeben, was durchaus auch bis in die SPD, aber auch bis in die Linkspartei immer noch, vor allem DKP vertreten wurde und darauf basiert so ein bisschen eine revolutionäre Strategie, zum Beispiel die antimonopolistische Strategie Demokratie. Das ist so die Frage nach Wegen zum Sozialismus und da gibt es ja verschiedene Debatten. Wie kommen wir eigentlich zum Sozialismus? Revolutionäre Strategie? Gibt es Zwischenritte, ja oder nein? Ich mache es kurz. Dazu werden wir auf jeden Fall mal eine Folge machen, auch zu den Konflikten oder Fragezeichen, die sich um solche Ideen ranken. Und ja, damit wäre die Frage fast beantwortet, es sei denn, ihr habt noch eine Ergänzung. Nö, würde ich auch lieber ausführlich beantworten in entsprechendem Setting. Alles klar, es gibt nämlich hier noch was Wichtigeres. Wann kommt das große Dieter Dem-Interview? Fragt jemand, der, glaube ich, hauptsächlich mit Dieter Dem beschäftigt. Das kam nicht von uns. An Sophie? Ja. Also, An ja. Sophie ist die Dieter Dem Beauftragte bei uns, ja. Ob ich es führen würde, aber. Erzählte. Man muss ja sagen, Dieter Dem ist ja, wenn man kurz zwei, drei Sätze ernsthaft sagt, schon eine interessante Biografie. Und wir haben tatsächlich in der Vergangenheit, haben wir, glaube ich, auch schon mal darauf reagiert, schon mal darüber nachgedacht, ob wir ihn interviewen, weil dieses Leben, dieses Lebenslauf, der schon einiges zu bieten hat, so als Zeitzeuge der linken Bewegung. Der hat ja jetzt ja nicht nur irgendwie Musikproduzent, sondern hat auch war schon an einigen Kämpfen beteiligt und hat auch sehr viele historische Persönlichkeiten des Sozialismus so oder der westdeutschen Linken so getroffen. Dann gibt es Problematisches, Fragwürdiges, Skurriles. Aber hast du nicht sogar mit dem geschrieben, auf Facebook oder so? Hat er dich nicht mal Ich habe mit angeschrieben? ihm geschrieben, ja. Ich habe ja schon mal getroffen, ja, so ist nicht. Ja. Wart ja Aber schon, wart ja schon in der Sauna zusammen? das noch nicht. Das noch nicht. Kommt Das noch. kann auch werden. Kommt noch. Ja, Dieter, also ich glaube, Sauna-Interview, neues Dieter wäre dem Format. aufgeschlossen, denke ich mal. Ich denke, Dieter wäre dem sehr aufgeschlossen. Aber ich habe keine Angst vor Dieter dem. Man Ich wird traue, aber auch ich Angst zu traue. haben von ihm. Nee, ich Das meine schon. wegen dem Date. Das ist eine gute Ich habe keine Grundlage für ein Angst vor ihm. weiteres Date, wenn man keine Angst hat. Ich Okay. hoffe, er Auf füßelt nicht mit mir unter dem keinen Tisch oder Fall. so. Ich muss ihm Grenzen aufzeigen, die er hoffentlich respektiert. Oh. Ehrenmann, wie er ist. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ist denn Kontakt schuld? Ein Ausschlusskriterium für die Kommunistenknecht? Nein. Wir haben ja auch schon durchaus Leute interviewt, mit denen ich überhaupt nicht übereinstimme. Hier wurden schon auch Sachen gesagt in der Kommunistenkneipe, wo ich es heute sagen würde und nicht noch heute. Also irgendwie, vor allem von euch hier. Also gerade heute. Nein. Naja, ich weiß ja nicht, aber sich auseinandersetzen, das wäre durchaus möglich. Ich bin ehrlich, es ist jetzt nicht unsere Priorität Number One, Dieter Dem 2 Stunden zu interviewen. Aber offen sind wir. Und wenn ihr da ein bisschen, wenn ihr das, wollt ihr ein Interview mit Dieter Dem hören, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, wer das möchte und gerne will, der kann uns wieder anschreiben. Und wenn wir das Gefühl haben, da gibt es Resonanz oder so, dann würden wir uns da hinterherklimmen. Ansonsten. Es wäre auf jeden Fall nicht langweilig, glaube ich. Ja, Langweilig. langweilig. Dieter Dem, den fürchtet Das das ist dem, System. ja. Ja. Das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er langweilig ist. Ja. Ja. Ja. Dann gibt es hier noch eine Frage nach dem süßesten Gast 2024. Oh. Josh Wilbert, keine Frage. Ist klar. Ja, wir waren ja auch persönlich bei ihm, ne? Ja. So. Mehr Zweimal viermal, sogar. oft. Ihr wart bei dem mal und ich war mit dir ansonsten Ja, auch einmal. wir waren auch, also wir waren zweimal mit ihm eine Folge aufnehmen und man muss schon sagen, er ist schon mega süß. Ja. Ich weiß Ja. nicht, ob er das gerne hört, ob das das ist, was er auf Ja, seinem ja. Grabstein Ja, stehen er haben ist will. also natürlich auch ein intelligenter, Er hat uns aber. gesagt, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, fragen wir ihn vorher nochmal, bevor irgendwie, dass er will, dass auf seinem Grabstein steht, Georg Fülbert, DKP-Professor. Ja, doch, das war. Weil er irgend so eine Zeitung mal über ihn schrieb oder so. Jo. Aber Aber da. toller Typ, heller Geist, man muss jetzt nicht mit allem übereinstimmen, aber auf jeden Fall ein toller Nee. Diskussionspartner, ja. Nee. Und als Flo und ich da waren, da hat er uns sogar spontan bekocht. Und Kuchen noch, und den haben wir mitgebracht. Aber wir haben auf jeden Fall viel Zeit mit ihm verbracht, ja. Und es gibt Tee mit Honig Ist und einfach ein toller Milch. Gastgeber, ne? Kann man nichts sagen, ne? Ja. Wir saßen schon bei ihm auf dem Balkon, da hat man dann auch mal Gespräche geführt, wo man sich nicht bei allem einig ist, aber das gehört ja auch dazu, wo man unterschiedliche Positionen hat. Aber ne, dafür hat man ja was zwischen den Ohren, deswegen kann man ja diskutieren. Und man kann viel von ihm lernen. Und man kann unheimlich viel von ihm lernen, also vor allem, was der alles aus dem Kopf macht, das finde ich bis heute Das ist verblüffend. irre, da Der, sitzt er der. echt. Der hat sowohl in dem Interview zum KPD-Verbot, das Flo und ich geführt haben, als auch in dem Interview zu Wilhelm Liebknecht mit Taro und mir. Der hat da irgendwie keinen Zettel liegen, wo viel draufsteht, sondern so einen kleinen, ja, Minizettel, maximal mit Wie so ein fünf kleiner Stichpunkten oder Klebepostet, so. ne? So Ja, drei Post-it. Stichworte. Ja. Und er macht das alles aus dem Kopf. Schon krass. Wie alt ist der nochmal? Ich glaube, 84. 84. 84, Boah, also. es ist so krass, wie fit er eigentlich noch ist. Ein richtiges Brain Der ist auch einfach. unheimlich aktiv. Also allein hier den Monat habe ich gesehen, hat er einen Artikel in der Z geschrieben. Ja. Er hatte in der jungen Welt einen Nachruf auf Dieter Boris, Der Bodenbonus, verstorbener, ja. ja, auch von der Marburger Schule. Ja. Hat er noch einen Nachruf gehalten. Dann war er in Nürnberg gewesen, also Ende No nee, Anfang November, auf der linken Buchmesse. Hat da einen Vortrag gehalten, auch einen Nachruf über Thomas Kuczynski. Also Davor hat er sich irgendwie noch mit euch getroffen. Ja. Also dem ist echt nicht langweilig. Der hat immer viel zu tun. Also wir sind uns einig, dass es der süßeste Gast ist. Ja. Aber Patty erhebt wie Einspruch und sagt, nee, es war. Also ich muss sagen, Paul Schnittger Ah. und seine Frau, Ja, war auch also großartig. die beiden kommen auch sehr nah dran, ja. Also als wir da waren, Paul zum Schnittger Interview, war, muss ich glaube ich mal kurz sagen, wer es war. das war der KPD-Zeitzeuge, also das war der Zeitzeuge zum Thema KPD-Verbot. Das war großartig. Und seine Frau Karin Schnittker war auch so eine tolle Frau. Also, die ja selber auch eine ganze Folge hätte führen können mit ihrer Lebensgeschichte. Und die haben uns so süß bewirtet und waren einfach, wir haben auch noch stundenlang geredet mit denen und helle Die haben uns Köpfe. auch Regenschirme angeboten, als wir gegangen sind und es am Regnen war. Also es war wirklich ja, mega süß. Also Ja. den George habe ich ja selber bisher nicht kennengelernt, deswegen kann ich nicht beurteilen, wie süß er wirklich ist, aber ich denke mal, es ist ungefähr auf einem Level der Süßigkeit. Okay. One Sloppy Second mit Marek. Dann haben wir hier noch die Frage nach der besten Serie 2024. Oh, Ja, oh, was kriegst du dazu? oh. Da mache Oh, ich das ist eine den spannende Frage. Headliner. Wer will anfangen? Also mir ist es ganz klar, Mr. McMahon. Mr. McMahon. Mr. McMahon war für mich, ich habe nicht viele Serien das Jahr geguckt, vielleicht zwei, vielleicht drei. Ja, Aber willst du da die, mal kurz sagen, was das eigentlich ist? ja, das ist aus ideologiekritischer Warte einfach eine Jetzt mache ich hier Fundgrube. wieder auch intellektuell, dabei guckt er sich mit Testo-Scheiße Es geht um die World Wrestling Federation. an. Die Die WWE. WWE. Oder wieder WWF, ne? Ja, sie durften sich dann irgendwie dann nicht mehr so nennen wie dieser Panda-Verein. Naja, diese Persönlichkeit an sich ist in vielerlei Hinsicht wirklich widerwärtig. Aber es gibt ein paar Sätze, die in dieser Serie da stehen bleiben, die wirklich gar nicht so ohne sind. Also du willst die amerikanische Politik verstehen, dann guck Wrestling. Und ein Stück weit habe ich über diese Serie Donald hinweg. Trump hat sich da übrigens auch sehr sozialisiert in seiner propagandistischen Ja. Art vorzugehen. Also Und bisschen inzwischen sind auch für das kommende Trump-Kabinett sind einige McMahon. McMahon, also einige aus der organisatorischen Riege von dieser World Wrestling Federation gehen jetzt ins Kabinett Trump, also machen da quasi Realpolitik und haben vorher Showkampf arrangiert. Das ist, wenn man amerikanische Politik verstehen will, dann ist ein Blick in das Wrestling-Geschehen, glaube ich, vielleicht wirklich eine erste Näherung. Und was sie da noch in den 90ern in Sachen propagandistisch aufgeladen haben, das ist schon wirklich interessante, genau, also wenn es außenpolitische Auseinandersetzungen gab, zum Beispiel zwischen den USA und dem Iran, dann ist im Wrestling tatsächlich auf einmal der Scheich aufgetreten, als sogenannter Heel, also als Böser, und die ganzen Fans konnten mal den ganzen Brass, den sie so über die Nachrichten aufnehmen, und alle ihre Verachtung gegen Iraner konnten sie mal gegen diese Schauspielfigur da ausleben und dem irgendwie böse Sachen an den Kopf werfen. Mal Und sehen, wie dann lange noch du über Wesley geredet Kommt der Held rein, dann kommt der Hero und darf physisch quasi endlich mal das ausdrücken, was alle ausdrücken wollen, nämlich so einem Scheich mal ordentlich eins in die Fresse donnern. Und das macht dann der Held. In dem Fall war es dann damals Hulk Hogan. Und Hulk Hogan, der Der damit, Trump unterstützt jetzt, ne? der jetzt Trump unterstützt und geht dann in die Arena rein mit heroischer Musik und mit Stars and Stripes Fahne und haut halt dem Heel, dem Bösen da auf die Mütze. Und genau diese Gut- und Böse-Ideologie, die lebt sich im Wrestling da eins zu eins aus. Und da kann endlich mal der einfache Zuschauer ein Teil von sein. Und das einfach zu reduzieren auf, oh, das ist ja nur geschauspielert, ich glaube, damit wird man dem Wrestling nicht gerecht, weil ein Großteil der Zuschauer ist sich sicherlich bewusst, dass das nicht echt ist. Wie die meisten Leute, die ins Theater gehen, die sind sich sicherlich auch über den Umstand bewusst, dass da Romeo und Julia nicht wirklich am Ende sterben, sondern dass das Schauspieler sind. Aber man kann doch, glaube ich, einiges lernen, wenn man es aus der richtigen Brille betrachtet über die US-amerikanische Politik, wenn man Wrestling guckt. Ich schließe mich hau an. Antwort wie ist es bei dir? Also ich habe die Serie gesehen. Du musst jetzt nicht weiter über McMahon, aber was ist Genau. deine Serie? Also ich hätte sogar drei, aber die sind gar nicht aus dem Jahr alle. Vielleicht hatte ich eine in dem Jahr gesehen. X. Genau, ich würde es trotzdem machen. Ja. Also einmal empfehle ich euch Damnation. Die gab es eine Zeit lang auf Netflix, dann habe ich sie nirgends mehr gefunden. Ich weiß gar nicht, ob die zugänglich ist, aber sucht die mal. Die ist über einen Prediger, der in den 1930er Jahren den Arbeitskampf der Bauern gegen Industrielle und Regierung anführt. Also Klassenkampf pur, spielt in den USA, düster und packend. Leute, kann ich euch empfehlen. Kein Wunder, dass es keine zweite Staffel mehr gibt, weil ich finde es schon, ist schon eine klassenkämpferische Serie. Dann hätte ich noch zweitens Gloria für euch, portugiesische Spionageserie auf Netflix und spielt in den 60er Jahren in einem kleinen Dorf und das heißt auch Gloria. Und da gibt es einen Radiosender und der macht westliche Propaganda. Genau, viel mehr will ich gar nicht verraten. Intrigen, kalter Krieg und Spannung, kann man sagen. Und drittens hätte ich noch eine Serie, die gab es auch mal auf Netflix, ich glaube, die gibt es auch noch, die heißt Made. Und es ist eine Miniserie über eine alleinerziehende Mutter. Und die flieht mit ihrer Tochter aus einer Gewaltbeziehung. Und ja, das ist echt eine Serie, die hat so ein, würde ich sagen, die ja verbindet so eine Klassenperspektive, beziehungsweise ja, man sieht irgendwie, wie Patriarchat und Kapital Hand in Hand arbeitet. Empfehle ich euch an der Stelle. Alles klar, vielen Dank. Das hört sich gut an. Paddy, hast du noch was oder wollen wir es dabei belassen? Ja, ich hätte eine Serie, also ich gucke allgemein irgendwie seit einiger Zeit nicht so viele Serien. Ich glaube, dieses Jahr habe ich auch nur eine geguckt, zwei. Auf jeden Fall, welche ich empfehlen kann, ist die Serie Arcane. Es ist eine Serie, die basiert auf ein Videospiel namens League of Legends. Und es ist eine animierte Serie. Und man muss gar nicht das Spiel kennen oder auch allgemein kein Fan von Videospielen sein. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Serie. Also zum einen technisch, also unfassbar geil umgesetzt. Also die Action ist mega gut, die Animation und so, die Musik, die Atmosphäre. Aber auch von der Handlung. Also es ist so, dass es halt in der Welt geht es irgendwie auch um die Spaltung einer Stadt in Unterstadt und Oberstadt. Also auch zwischen Unterschicht, Oberschicht, soziale Gegensätze, Machtkämpfe in der Politik, Korruption, aber auch persönliche Dramen, Liebesdramen und so weiter, Familiendramen, also irgendwie alles drin, unfassbar gut. Also ich war echt überrascht, weil ich eigentlich nichts anfangen konnte mit dem Spiel so richtig. Und aber mein Bruder ist großer League of Legends Fan und auch ein großer Fan von der Serie, habe ich da so ein bisschen mit reingezogen. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich mega gut. Ich habe sogar geweint. Ui, das kann hier was heißen. Ja. Okay, vielen Dank. Vielleicht noch, weil Flo und ich hatten uns im Vorfeld auch schon ausgetauscht über die Wrestling-Serie. Aber was ich dich nie gefragt habe, das interessiert mich einfach, wer ist dein Lieblingswrestler? Meiner? Ja. Oh. Ich fand den Undertaker schon ziemlich geil. Den Undertaker? Ja. Ansonsten konnte ich mir den Namen so schwer merken. Ich bin eher von dem Gesamtkunstwerk fasziniert und von der ganzen Show. Und es gab ja auch und den beiden Ligen, die konkurriert haben. Ja. Wo dann am Ende ja eine Liga, die angefangen hat und dann gab es eine andere, die war größer und am Ende hat aber die zweite verloren und die erste hat übertragen auf die Podcast-Welt. Also na gut. haben wir hier noch weitere Fragen. Achso, hier fragt jemand, ist es legitim, mit Familie Weihnachten zu feiern, zu dekorieren und so weiter? Es ist sowas von verboten. Also wer das die macht, Frage wäre, warum denn nicht? Ja, was spricht dagegen? Muss mir das mal erklären, lieber Mensch, der das schrieb. Da gibt es noch eine Frage, da habe ich mich schwer mitgetan und ich kann leider auch nur den Negativanteil beantworten. Es tut mir leid, vielleicht irgendwie depressive Denkmuster nach Beck oder so. Aber politisch schlimmste und beste Entwicklung 2024. Also schlimmste Entwicklung würde ich sagen, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Also die Zeichen, die stehen ja weiter auf Krieg, wenn nicht sogar auf eine Entwicklung hin zu einem großen, möglicherweise einem dritten Weltkrieg. Und da kann man sich zum Beispiel den Nahen Osten anschauen. Also wir sehen den Genozid in Gaza, der geht weiter. Und Israels Krieg weitet sich aus. Israel greift den Libanon an, Syrien, Jemen. Und wenn wir nach Europa schauen, im Ukraine-Krieg sind auch nicht gerade Friedensverhandlungen in Sicht. Nicht mal Verhandlungen um eine Waffenruhe oder so stehen an. Ja, und auch hier, also in der BRD, geht die Militarisierung weiter. Also die ideologische Einhegung in die Zeitenwende, die läuft einfach auf Hochtouren, kann man sagen. Ja, und man sieht keine starke Friedensbewegung und schon gar keine klassenbewusste Arbeiterbewegung. Also ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Das ist eine schlimme Entwicklung. Frau Hansophie, wo bleibt denn das Positive? Das Positive. Das Positive. Ja, man könnte jetzt sagen, das Ampel aussteht an. Das klingt ja erstmal super. Aber was kommt da als nächstes, kann man sich fragen. Ja. Ja, CDU und Grüne könnte ja so eine Möglichkeit sein. Naja, so ist das mit der Dialektik, ne? Ja. Also die FDP könnte wenigstens rausfliegen aus der, aus dem Bundestag. Das sieht schon aus. Natürlich ein Ass, aber mal sehen. Also eine weitere, ja, gute Entwicklung, könnte man sagen, der Westen hat einen Hegemonieverlust. Also die Welt steht nicht geschlossen hinter den sogenannten Werte-Westen. Zum Beispiel könnte man jetzt den G20-Gipfel, ich glaube in Rio war der, raussuchen im November. Genau, und da so die Sicht auf Kriege, also Ukraine-Krieg, da hat der Westen nicht seine Sicht durchgepeitscht, da haben sich nicht die Länder hinter die Sicht des Westens gestellt. Und auch Nahostkonflikt, da kann man nicht sagen, dass da der Westen eine Hegemonie hat, sondern ich würde sagen, da ist er auch eher isoliert mit seiner Sicht, ne, auf Israel. Ja, vor allem in den Bevölkerungen. Ja. Vor allem in der Bevölkerung. Kann auch sein, dass die Regierung hier und da sagt, du, Israel, ganz böse und dann doch die Waffen liefert, ne? Aber die Bevölkerung findet es richtig mega beschissen. Ist natürlich auch wieder eine dialektische Sache, weil dieser Hegemonieverlust, der führt wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu mehr Frieden. Ja. Ja, also Stichwort Gaza, Israel, Palästina. Also so schlimm die Lage auch ist in Gaza und in der Westbank, ich sehe schon so ein bisschen, dass das Thema jetzt dieses Jahr, glaube ich, schon echt sehr viele auch junge Menschen sehr stark politisiert hat und dann auch ja, so viel auch so ein Einstieg war, sich dann mit anderen Themen zu beschäftigen und auch durchaus so ein Radikalisierungspotenzial auch in sich trägt. Und das finde ich durchaus positiv. Auch wenn natürlich, ja, die Lage, wie gesagt, immer noch schlimm ist und leider auch Deutsche Regierung immer noch da im Wesentlichen ja jetzt nicht irgendwie einen Kurswechsel oder sowas durch äußeren Druck bewirkt hat, aber genau. Ja, also was ich wirklich negativ finde 2024, und das steht symbolisch für eine gesamte Militarisierung, ist aber ein großer Militarisierungsschritt, der nicht zu unterschätzen ist. Es ist die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland, die geplant ist, ist noch nicht hundertprozentig raus, ob es passiert, sieht aber ganz danach aus. Also wenn man den auch wahrscheinlich kommenden Bundesregierungen glauben darf, da ist ja auch die SPD-Führung nicht anderer Meinung. Und ich habe generell manchmal das Gefühl, dass selbst in der Linken, ich würde sagen sogar unter den Kommunisten, und das ist ja wirklich jetzt sehr viel Einschränkung in Deutschland, nicht so ganz klar ist, welcher Kriegsgefahr wir eigentlich schweben. Also was die wechselseitige Aufrüstungsspirale, wo kleine Missverständnisse schon zu einem Atomkrieg oder einem großen Krieg führen können, ja einfach nicht weit entfernt sind. Und wir hatten in den 80ern eine riesige Friedensbewegung als Pershing 2 und ich glaube, die anderen hießen irgendwie SS-20 oder so, also dieser Konflikt zwischen Sowjetunion und die Friedensbewegung, Christmas heißt, ja, NATO lief, da hatten wir eine große Friedensbewegung und ich würde sagen, die Gefahr heute ist noch deutlich größer als damals und die Friedensbewegung ist aber deutlich schwächer. Es tut sich nicht nichts, deswegen wäre mein Wunsch fürs neue Jahr und meine Aufforderung, sich doch wirklich der Friedensbewegung anzuschließen, nicht kritiklos mit kommunistischen Forderungen, mit Kritik an Positionen, die man da nicht richtig findet, aber doch mit Beteiligung. Das ist eine zentrale Frage, denn es stimmt wirklich, klingt abgedroschen, aber ohne Frieden ist wirklich alles nichts. Also alle anderen Fragen, die wir uns stellen, bringen nichts, wenn wir hier im atomaren Szenario uns wiederfinden, falls wir uns wiederfinden. So, jetzt habe ich die Stimmung gehoben und möchte aber trotzdem positiv anmerken, dass im Vergleich zu der Zeit, wo ich mich politisiert habe, ich jetzt besonders die letzten 5 Jahre und auch nochmal jetzt durch Palästina und so sagen würde, dass ich schon wahrnehme, dass es eine neue Generation gibt von sehr jungen Leuten, die sich auch gerade über diese Frage, zum Beispiel auch Ostkonflikt, politisieren. Und auch nicht nur in einem linksliberalen Milieu verschwinden, sondern wirklich auch sich einfach durch die Erfahrung mit Repressionen auch im Gegensatz zu diesem bürgerlichen Staat befinden und wo ich Potenzial sehe für eine sozialistische Entwicklung. Man sieht auch mehr jüngere Leute auf der LLL-Demo, das ist also die Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demo im Januar in Berlin. Kommt mal vorbei, wenn ihr uns treffen und mit uns diskutieren. Wir sind irgendwo da. Also das ist eine positive Entwicklung und das freut mich. Aber das geht so weiter. Ja. Liebe Genossen und Genossinnen, Am 11. Januar 2025 findet die 30. internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz statt, und zwar in Berlin, in den Wilhelm-Studios Berlin, Kopenhagener Straße 60 bis 68. Und das Motto der 30. internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz, die von der Jungen Welt, der marxistisch orientierten Tageszeitung, organisiert wird, ist: Das letzte Gefecht, wie gefährlich ist der Imperialismus im Niedergang? Ja, und das ist, soweit ich weiß, eine der größten Konferenzen, die von einer kommunistischen, linken, irgendwie marxistischen Zeitung, einer Publikation organisiert wird. Und da trifft sich vieles, was Rang und Namen hat, aber ist auch allgemein ein Treffpunkt für viele Marxisten und Linke. Zahlreiche interessante Podium zum genannten Thema, aber auch andere Themen werden besprochen. Es wird ein Jugendpodium geben, es wird ein interessantes Abschlusspodium geben. Und Karten, Infos und Livestream könnt ihr einsehen unter jungewelt.de/rlk. Ich kann nur sehr empfehlen, hinzugehen. Wir werden uns dort vielleicht auch sehen, wenn ihr kommt. Und ja, geht hin, verfolgt den Livestream, holt euch eine Karte, es lohnt sich. Wir sind soweit durch. Bleibt nur noch ein Ausblick. Was haben wir jetzt vor? Also 2025, nee, komm, diese Jahreszahl kommen ja langsam vor wie mit den Feature-Filmen. Unfassbar. Es hört sich so surreal an, ne? 2025. 2020, ey. Das hört sich so falsch an, einfach. Verrückt. Na gut, aber es ist so. Kommunistenkneipe, unser Mikrokosmos. Was ist da geplant? So. Ich glaube, als nächstes gibt es auch unter anderem, ich weiß nicht ganz wann, vielleicht auch erst im Februar oder so, so eine Reaction, oder? Eine Reaction ist geplant, ja. Ich weiß gar nicht, wie weit wir da jetzt schon mal nach vorne schießen, aber haben bestimmt letztes Jahr nicht wenige mitbekommen, Wohlstand für alle. Wolfgang M. Schmidt und Ole Nymon, beides auch schon mal Gäste in der Kneipe gewesen, haben sich ja mal auf die Imperialismustheorie von Lenin gestürzt. Meinen Sie? Ja, also sie haben es gemacht, und das kann man ja auch erstmal hoch anrechnen, dass sie sich so einem Thema widmen und mit der Reichweite, die sie haben. Blöd war, dass sie es nicht gut gemacht haben. Und das war bedauerlich, weil ich ansonsten viele ihrer Arbeiten schätze. Nicht alles, aber sie haben schon häufig gute Beiträge geliefert. Das war keiner davon. Das war echt, das war nix. Und Fabian Lehr und ich hatten uns da so schon vor ein paar Monaten mal drüber gequatscht und hatten gemeint, ey, müsst mal eigentlich mal so eine Reaction zu machen. Kann man ja nicht so stehen lassen. So eine dünne Kritik, das ist ja nix. Und jetzt hat die Gruppe KP auch in der Podcast-Folge mal drüber gesprochen, über diese dünne Imperialismus-Theorie-Kritik, und das haben sie gut gemacht. Und jetzt habe ich mich aber mit Fabian verabredet, wir machen das auch nochmal. Ich glaube nicht, dass man das ausreichend irgendwann fertig diskutiert hat, sondern da gibt es immer noch Perspektiven, Aspekte, die es mit zu berücksichtigen geht. Und das ist eine ganz entscheidende, zentrale Theorie, mit der man sich auseinandersetzen muss, weil man ansonsten halt wirklich sehr fraglichen Theorien da einheimfällt und furchtbare Fehlentscheidungen treffen würde, was die Weltordnungsfragen angeht. Naja, das ist auf jeden Fall eine Reaction, die da geplant ist. Ansonsten wird eine neue Rubrik geben. Kann ja fast jedes Jahr gibt es eine neue Rubrik. Es verschwinden immer so zwei, drei irgendwo im Limbus. Die werden nie wieder reaktiviert. Es kommt immer wieder eine neue. Aber die ist schon ein bisschen länger in Vorbereitung. Da ging es. Was denn überhaupt? Achso, die Rubrik des kleinen Büchertischs. Achso, ja. Der kleine Büchertisch soll endlich mal kurz vor mir sein. Es hört sich so süß an, ne? Der kleine Büchertisch. Und zwar ging es darum. Wir haben nicht wenig darauf angesprochen worden, ey, ist ja schön und gut, was ihr macht, aber manchmal bräuchte ich auch so ein Kurzformat. Manchmal hätte ich sowas Kurzes, Knackiges für eine kurze Zugfahrt oder sowas. Nicht drei Stunden mit Kai Degenhardt labern. Und der kleine Büchertisch soll nämlich genau mal in diese Rubrik quasi ermöglichen, in der wir mal im kurzen, knackigen Format eine Zusammenfassung machen von einer kleinen Lektüre. Ein paar Dinge sind schon fertig, sind noch nicht hochgeladen, und da werden wir jetzt Stück für Stück den kleinen Büchertisch bespielen. Das steht auch an, ja. Ja, ich mach's kurz. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, nächstes Jahr ein bisschen was zur marxistischen Psychologiekritik zu machen. Sowohl Wissenschaftskritik als solches, ne? Oder was gibt es für eine marxistische Psychologie eigentlich, aber auch andere Fragen, die sich um das Thema ranken, psychische Erkrankung und Armut, Zusammenhänge und so weiter, Antworten. Da habe ich vor, mich damit auseinanderzusetzen. Medienkritik auf verschiedenen Ebenen, das ist auch schon länger geplant, das habe ich auch im Petto. Da würde ich natürlich werde ich auch mal einen Beitrag machen, gut, wenn ihr mich daran erinnert habt. Und dann sicher das, was wir auch eben schon gesagt haben, revolutionäre Strategie, wo geht es hier eigentlich zum Sozialismus und wie? Also ganz einfache Frage. Da gibt es ja durch, wenn ihr durchaus heftig gerungen, da können wir mir auch vorstellen, was zu machen. Freue mich schon drauf. Ja. Ja, und es gibt auch einfach schon Zusagen von Referenten, von Gästen, die wir nächstes Jahr begrüßen dürfen. Darunter altbekannte Gesichter, die wir schon als Gäste bei uns hatten, aber auch ganz neue, die wir zum ersten Mal begrüßen dürfen. Und da ist, glaube ich, da ist echt viel cooles Zeug dabei. Also ich freue mich da wirklich auf einige Sachen. Fühle mich richtig in Vorfreude auf 2025, um ehrlich zu sein. So, gibt es noch Ergänzungen von den anderen beiden? Wir schweigen. Ich glaube, ich bin noch gar nicht eingeplant für irgendwelche Folgen für nächstes Jahr. Deswegen kann ich nicht. Ja, ich muss was vorschlagen, ja. Also ich hätt wieder Bock auf kontroverse Debatten. Und da gibt es ja einiges, was man machen könnte. Jetzt müssen wir gucken, was wir davon umsetzen. Muss ich dann auch irgendwie die Reaktion überzeugen, also euch, was wir da machen, aber. Werde ich wieder Bock drauf. und eine Sache, die ich eigentlich schon länger umsetzen wollte, wo ich aber es immer nie hinbekommen habe, ist ein bisschen mehr mit Videoformat zu arbeiten. Ne? Ja. Also nicht nur reines Audioformat, sondern auch ein bisschen mehr irgendwie, also kürzere Sachen ein bisschen. Wobei wir machen jetzt schon ein bisschen mehr mit Reels zum Beispiel, ne? Aber das ist ja auf Instagram. Ja, dadurch. Genau. Von unserem fantastischen Social Media Manager Daniel, genau. aber es ist alles sehr unkonkret, ne? So eher die Richtung, die mir wünschen würde oder was ich da jetzt gerne mir umsetzen würde, aber da das ist auch mal eine Frage der Kapazitäten und so. Aber da kommt auf jeden Fall was, ja. Auf jeden Fall. Und das Thema Krieg und Frieden wird auch weiter bespielt werden. Wir behalten die politische Weltlage im Blick und laden uns dazu auch diverse Leute an, haben schon ein paar Ideen, da entwickelt sich auch was. Mal gucken, wer dann im Endeffekt dabei sein wird, aber das wird auf jeden Fall Thema bleiben. Unsere Bitte: abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Ja, also das hilft uns wirklich. Ja, aber jetzt aber bleibt uns nur euch einen guten Rutsch ins Jahr 2025 zu wünschen, wenn ihr das erst später hört, am 1. Januar oder ein bisschen später, natürlich ein frohes neues Jahr. Wir hören uns ganz bald. Eure Kommunistenkneipe. Komm, Leute, sag mal alle Tschüss und freuen sich die Leute. Ciao. Ciao. Tschüssi. Also, sie ist besoffen? Vielleicht ist sie auch nervös beim ersten Date und hat ein bisschen viel getrunken. Kann ja passieren. Woher? Also. Oh, ich treffe gleich Penny. Nein. Ob die 5 Distelbomben reichen. Ist das Penny von Decay? Ist das Penny von Ich dachte wahrscheinlich, du wärst ich und deswegen war sie überhaupt aufgeregt. Aber da muss viel schneller, wenn du bald. Ja, das wird so. Und die letzte war scheiße. Möchten Sie noch ein Schlückchen, Herr von UK? So, da bin ich wieder und schon besoffen. Was zum Flo passiert? Also viel schenkt mir gerade. Was hab ich verpasst?